Okay, willkommen bei den Weltraumaffen. Heute unter dem Thema, Sie verlassen den meinungsfreien Sektor. Ab hier wird bei Hate Speech von der Waffe Gebrauch gemacht. Wir sind uns teilweise nicht ganz sicher, was wir heute so als feste Themen nehmen. Insofern lassen wir das einfach mal. Den meinungsfreien Sektor. Ab hier wird mit. Warte, das von jemand hat ein Mikro an. Von der Waffe Gebrauch. Stapel! Was? Ich höre mich selbst aus der Vergangenheit. Feste Themen nehmen. Ja. Sehr, okay, er hat sich gemutet. Ja, womit wollen wir anfangen? Wollen wir mit dem Schauder anfangen oder mit dem Ghostbusters-Ding? Oder beides? Hat er ja auch drüber geredet. Ja, wir können ja mit den Ghostbusters einsteigen. Gibt's denn unter uns irgendjemanden, der vielleicht zu Anfang etwas Positives über den Trailer sagen kann? Zusammengeschnitten ist er gut. Das stimmt. Also so an sich filmliche Handwerkskunst vorhanden. Also so. Also ich fand sogar eine von den Ghostbusterinnen ganz, ganz cool. Die überzeichnete. Die mit der Perücke und dem Hut. Genau, ja. Keine Ahnung, das war die einzige, die irgendwie Comedy-Timing und Witz hatte. Die anderen, das war alles so, nee, eher nicht. Die sind so erwachsen gewesen. Ja, also auch hier scheint irgendwie die vorherrschende Meinung zu sein, dass der Trailer mal suboptimal war. Wie der Herr Schauder das sagt, ist meistens der zweite Satz, aber das liegt nicht daran, dass das Frauen sind. Und das ist wirklich so. Ich habe auch gestern hier im Real Life mit einem Kumpel gesprochen. Und der zweite Satz, der da gesagt hat, war, aber das ist nicht, weil das Frauen sind. Ich sage das nicht, weil ich islamophob bin, aber der Ghostbusters-Trailer ist nicht besonders gut. Ja, wobei ich muss sagen, bei mir hat das schon was damit zu tun, dass das Frauen sind. Das ist halt irgendwie eine alte Story, einfach nur aufkochen, ein Remake machen und dann halt, okay, wir tun noch Geschlechter verändern. Das ist halt, ich, keine Ahnung, kommt mir eher wie so ein Marketing-Schema vor, wie als ob da mit War's Liebe ja zu einem klar. Franchise gearbeitet wird. Das wird ja kein Schwein stören, wenn es eine geile Story wäre, wo es einfach nur so ist, okay, das sind jetzt Frauen. Aber das wird ja von Anfang an mit diesem oh, Girl Power und wir sie sind alle, also ja, guck doch, jetzt sind sie Frauen, das ist so progressiv und was weiß ich. Das wird ja von Anfang an so als Marketingstrategie gebraucht. Und das deswegen sollen die sich nicht wundern, wenn dann die Reaktion auch ist, das gerade gefällt mir jetzt nicht so sehr, wenn die schon so kommen. Oh. Ja, aber ich hab da... Bitte? Ja, ich habe 2012 habe ich mal einen Artikel gelesen, in dem es darum ging, dass Hollywood in der Krise steckt, weil sie seit Jahren keine originellen Ideen mehr haben und halt sehr viel Remakes gemacht werden und halt Neuauflagen von alten Filmen. Und ich finde es halt irgendwie schade, dass vielleicht vom Schreibwerk, Handwerkskunst, von der Schreibe her, da nicht irgendwie mehr Skripte vorhanden sind. Also das halt... Ja, ich finde es halt irgendwie öde. Das ist zwar vielleicht auch mit einem Vorurteil gegenüber dem Trailer behaftet, aber mir kommt es halt einfach nur wie ein Marketing-Gag vor und das war's. Und da ist halt irgendwie, ich weiß auch nicht, finde das irgendwie langweilig. Also. Ja, ich denke auch einfach, es fehlt halt die Seele, die Ghostbusters ausgemacht hat. Irgendwie hat man das Gefühl, sie haben halt den typischen Bill Murray-Humor und diese Skurrilität rausgenommen und durch halt Melissa McCarthy wird sie ersetzt. Das ist so Gehirntransplantation, würde man das bei einem Menschen wahrscheinlich nennen. Wie ein bisschen dahin geklatscht. Ja, aber warum reden wir darüber? Weil es ja auch lustige Reaktionen darauf gab, nämlich das ist wieder mal so ein Scheideweg, ne? Welchen Ismus mache ich mir jetzt irgendwie zu eigen? Kritisiere ich den Film, weil die schwarze Figur als einzige keine Wissenschaftlerin ist und auch gewisse schwarze Stereotypen mitbringt? Oder bin ich dann ein Frauenhasser, weil ich das ja nur mache, weil das weibliche Darstellerinnen sind. Also es ist wieder mal so eine Kafka-Trap. So, ich verstehe gar nicht, wie die Leute auf der Social Justice-Seite mit sowas zurechtkommen. Aber die denken wahrscheinlich nicht so weit. Nee, beziehungsweise Kafka-Trap würde ich es ja nicht mal nennen, weil Kafka-Trap wäre, wenn wir es gut finden, dann sind wir sexistisch, weil wir es gut finden, weil da Frauen sind, und wenn wir es schlecht finden, dann sind wir sexistisch, weil wir es schlecht finden, weil da Frauen sind. Sondern es ist eher so, wir dürfen es nicht kritisieren, weil wenn wir das kritisieren, werden wir sexistisch, also damit jetzt alle gemeint, die nicht Social Justice Warriors sind, aber die dürfen es kritisieren, weil es rassistisch ist. Dafür darf man es kritisieren. Aber am Ende werden sie doch die Einzigen sein, die ins Kino gehen. Ja, aber... Oder es gibt gar keiner. So wie es aussieht, gehen sie ja nicht rein. Aber ist euch auch aufgefallen, dass am Anfang steht da, 4 Wissenschaftler haben, oder 4 Scientists saved New York 30 years ago. Und dann reden sich die Leute drüber auf, dass diese Patty keine Wissenschaftlerin ist, sondern halt sozusagen die Frau von der Straße ist. Dabei war es in den Originalfilmen auch ein Kerl von der Straße, den sie dazugeholt haben. Ja. Und kein Wissenschaftler. Also es waren 3 Wissenschaftler und ein Arbeitsloser, der einen neuen Job gebraucht hat. Ja. Badass. Aber der war halt auch normal, ne? Als Kontrast zu diesen komischen, lustigen anderen Typen. Ja, die Frage ist halt, ob das so ein Lando-Ding damals schon war, weil die Anfänge gab es ja damals auch schon, ne? Dass man so eine Minderheit dazugepackt hat, um es irgendwie den Quotenschwarzen korrekter zu machen. Ja, das war es wahrscheinlich, aber das war halt trotzdem ein cooler Typ. Und jetzt, also da haben sie ja eigentlich schon recht, die hat ja jetzt, ist sie ja klischeehaft. Das war er ja nicht, er war einfach nur schwarz. Ja, aber als Arbeitslos hätte ich schon Klischee genug. Was hast denn du für Vorurteile? Da sieht man es mal wieder. Ja, aber dieses Klischee wird ja dadurch wieder negiert, dass der ja arbeiten will. Da tun Schwarze ja nicht. Oh, das war böse. Ja, bei dieser Gelegenheit ein Wort für unsere Schwester. Nein, du hast jetzt auf, Parteiwerbung zu machen. So kurz vor der Wahl dürfen wir das nicht mehr. Oh Mann. Ja. Ja, aber die Reaktion ist, es ist lustig, das von allen Seiten zerfleischt zu sehen, das Ding. Und dann merkt man, sie haben keine Loyalität zu ihrem eigenen Produkt. Seit Monaten hört man von denen, oh, das wird so unglaublich toll und wow und so weiter. Und ja, sobald es rauskommt, können sie sich einfach nicht zurückhalten. Haben Sie noch einen Artikel von dieser amerikanischen Dame gesehen, die sich in Babysprache lustig gemacht hat? Oh, the little babies and the nostalgia. And now the little babies are angry and crying and bla bla, so richtig. Ja, praktisch Lea Alexander Scheiße, aber halt nicht mit Videospielen, sondern mit Ghostbusters. Ja. 3 Absätze im Babysprech. Und das ist dann Journalismus. Oh Mann. Also das Kino rettet uns schon mal nicht. Nee. Was gibt es sonst noch für Vorschläge? Stapel, du warst doch in der Höhle des Löwen die Woche auch, nachdem wir letztes Mal schon von Old Gamer gehört haben, wie es bei Anne Wiezorek war, hast du dich jetzt auch mal irgendwie... Ja, ich war in Bremen zum Vortrag von Helga Hansen, Hate Speech, Antifeminismus und feministische Gegenwehr. Was soll man dazu sagen, ne? Also, die hat erstmal über sich gesprochen und über feministischen Aktivismus im Netz, den es schon seit, keine Ahnung, 20 Jahren oder so gibt. Dass es halt auch schon immer das Problem von Online-Belästigung, Trollen und so was alles gab. Ist dabei auch mehrfach auf Republika eingegangen, aber nicht auf Anne Wiezoreks Vortrag von der Republika. Also gar nicht. Hat auch das Pew Research Dingens gar nicht erwähnt, aber gut. Also hat Trolling und Hate Speech halt einmal definiert. Trollen ist halt, wenn man versucht, gucken, wo habe ich stehen? Wenn man versucht, den Diskurs zu beeinflussen und also in eine völlig andere Richtung zu lenken oder zu zerstören. Ne, das ist Trolling. Und Hate Speech ist prinzipiell Diskriminierung aufgrund von Gruppe oder Gruppenzugehörigkeit. Indem man dann halt diese Menschengruppe unter einer anderen sieht, also wertetechnisch, und man Stereotype bedient. Das ist für sie Hate Speech. Mhm. Das war ihre Definition. Dann ist sie rübergegangen zu Antifeministen und hat dann mehrere, Agens und Mandat und hier, wie viel Gleichberechtigung verträgt das Land, hervorgezaubert. Da haben wir, glaube ich, letzten oder vorletzten Stream schon mal drüber gesprochen. Und dann noch diverse Blogs. Und ja. Hat dann den Bogen geschlagen zu feministischer Gegenwehr. Und im Prinzip da hauptsächlich auf das Humoristische gesetzt, also Feminismus-Bingo, Memes und Katzenbilder. Und nachher dann halt noch darüber gesprochen, dass halt Facebook im Gespräch mit Heiko Maas ist darüber, dass, oder Heiko Maas im Gespräch mit Facebook ist darüber, dass Facebook dazu genötigt werden soll, mehr aktiv gegen Hate Speech zu tun. Ja. Und sie hat das Ganze halt natürlich ein bisschen ausgeschmückt, aber es wirkte recht zusammenhanglos. Also warum zum Beispiel diese antifeministischen Blogs und so weiter als Hate Speech gelten, hat sie überhaupt nicht erwähnt. Also sie hat zwar gesagt, dass Gerhard Ammen von Mandat, glaube ich, gesagt haben soll, dass man alle Frauenhäuser schließen soll, hat dabei aber natürlich nicht erwähnt, dass er die gerne durch Therapiezentren und so ersetzt haben möchte. Über Arne Hoffmann hier von Genrama hieß es, dass er sich jetzt plötzlich zum Islamfreund aufgeschwungen hat und davon von einigen Leuten dieser Maskulisten-Szene als zu moderat angesehen wird. Ja, also es war so ein Halbwahrheiten verbreiten. Ja, und sonst, ach ja, sie hat noch eine ganz, ganz gute Sache eigentlich gesagt. Du wolltest was sagen? Solano? Nein. Okay. Eine Sache hatte sie noch gesagt, die fand ich ganz gut. Und zwar, ich muss mal gucken, wo ich das wiederfinde. Das war das Ende dieses Vortrags. Guten Abend. Nee. Dass man bei Trollen und Hate Speech halt oft nicht versteht, was dahinter steckt. Und man das nicht bekämpfen kann, indem man da oberflächlich dran geht. Und da habe ich mir gedacht, boah, das ist gut, das war relativ am Anfang, da kann ich mich auf was richtig Tolles hier einstellen, die wird ja ganz anders als erwartet, wird hier den Dialog einfordern, was sie dann natürlich nicht gemacht hat, sondern halt für Löschungsaktionen von Facebook plädiert hat. Ja. Das mit dem Kontrolle, also wie man das unter Kontrolle bekommt, das nicht beachten. Also ich meine, das ist zwar immer einfach gesagt, aber es gibt halt Leute, die das einfach nur zum Spaß machen, weil sie eine Reaktion drauf bekommen. Nicht jede negative Aufmerksamkeit kommt daher, aber es gibt auf jeden Fall eine Gruppe, die es wirklich nur deswegen machen, wegen der Reaktion, die sie bekommen. Ich habe mir auf dem Hinweg nach Bremen, habe ich mir dann die Studie vom Pew Research Center angeguckt und da gibt es halt auch eine Studie, also einen Abschnitt darüber, wie zufrieden die Leute damit waren, wie sie auf Trolling und Harassment und so was reagiert haben. Und Leute, die es ignoriert haben, waren zu 17% nicht zufrieden und Leute, die in irgendeiner Form drauf reagiert haben, waren zu 25% nicht zufrieden. Also ignorieren ist schon ganz gut, scheinbar. Ja, muss man mal so sagen. Ja. Ja, das ist ja wieder so der Talking Point, den die Leute dann da anbringen, so nach dem Motto, ja, das reicht natürlich nicht aus, das einfach zu ignorieren, weil, keine Ahnung, die bösen Rechten oder so, dann haben sie ja das Gefühl, dass sie die Mehrheitsmeinung stellen oder irgend so ein Bullshit, den sie sich dann wieder zusammenreimen. Und deswegen würde das natürlich nicht genügen und deswegen muss man natürlich da weitergehen und deswegen muss man sich natürlich darum kümmern, dass man da diese ganzen Maßnahmen da irgendwie ergreifen kann. Also, das war, Aber wird wahrscheinlich der Tenor des Ganzen gewesen sein, wenn ich da mal so von Wovizoreks Vortrag ausgehe, wo ich übrigens glaube, dass sie den deswegen nicht erwähnt, weil, ja, so würde ich ja ähnlich. jetzt auch nicht sagen, so, ja, das ist hier übrigens der Vortrag, wo ich jetzt hier von abschreibe, indem ich euch hier Zahlen vom Pferd erzähle über Meinungsfreiheit und, Es ist ja auch nicht so, dass irgendeine von denen jetzt irgendeine intellektuelle Größe ist, die irgendwas sagt, was jetzt bahnbrechend ist und was man jetzt wiederholen müsste. Die sagen alle den gleichen, nichtsnutzigen Kram. ja, zumal die Also. sich ja schon aufeinander beziehen teilweise. Ne? Das ist dann so ein bisschen dieses Astroturfing da, so nach dem Motto, ja, hier, das ist doch diese und jene oder ja, Ja. vielmehr so sich auf die Experten berufen, die vermeintlichen. Ne? Ja, wenn sie ein Argument von Autorität machen wollen und Und sich die schreiben gegenseitig als sich ja auch Experten. gegenseitig ihre Studien, dass dann Frau Wiczorek hat ja bei der Republika letztes Jahr auch gesagt, so ja, hier die Amadeo-Antonio-Stiftung hat Die hier wurde diese nicht erwähnt. Broschüre zum Hate Speech rausgebracht und so ein Zeug, ne? Und das war ja, da haben wir uns ja auch schon oft genug drüber unterhalten, dieses komische Pamphlet, was da die Tugendfurie zitiert hat und was da von Julia Schramm und dieser Bernaschek oder wie die heißt, da irgendwie aufgesetzt wurde. Also irgendwelchen Leuten, dann auch, wo die, mit denen die da zusammen auf lauter Twitter-Fotos, Instagram-Bildern zu sehen sind, übrigens auch immer mit dieser Helga dabei, die war übrigens auch auf diesem Bild, was wir uns hier letzte Woche angeguckt hatten, von Twitter in Berlin. Da war die Dame auch drauf. Und ja, also die kennen sich alle untereinander, die sind alle miteinander befreundet. Und ich weiß nicht, was da zuerst gekommen ist, ob die sich alle so kennengelernt haben, weil sie alle irgendwie der gleichen Ideologie anhängen oder ob die alle der gleichen Ideologie anhängen, weil sie irgendwie aus der gleichen Clique oder so kommen. Das wird sicherlich bei unterschiedlichen Leuten unterschiedliche Gründe haben. Aber Sie hat ja. sich beschrieben, dass sie hat sich im Prinzip genauso beschrieben, wie Anne Wiczorek sich beschrieben hat. Ich stehe für irgendwelche Sachen und dann habe ich Blogs durchgeklickt, bin auf feministing.org.com gelandet und dann habe ich festgestellt, oh, das, wofür ich stehe, ist Feminismus. Also ungefähr so hat sie ihren Gang zum Feminismus vorgestellt und genauso steht es auch im Buch von Anne Wiczorek. Ja, das ist übrigens dieser Blog, der von Jessica Valenti gestartet wurde. Ja, genau. Ja. Fräulein I bathe in male tears. Genau die. Ja. Also da hat die Wiczorek und die andere, die sind dann auf Feministinnen gekommen und haben gesehen, hey, man kann Geld damit machen, sich zu beschweren und nichts zu produzieren und sich keine Gedanken zu machen. Und da haben sie sich gedacht, das mache ich ja auch in Deutschland. Ja, einfach nur Die die Sache bei der Talking Frau Points ist ja, übernehmen. die hat ja abgeschlossenes Studium und alles, ne? Die ist ja Engineering und Mikrobiologin oder so, also die ist mit Sicherheit nicht doof. Wer? Die Helga Hansen, also Ach ja, okay. Interessant. die ist nicht eine Studienabbrecherin oder so. Die hat auch schon in dem Bereich gearbeitet. Warum die jetzt zum Gender Pay Gap beiträgt, erschließt sich mir nicht so ganz. Interessant. Wie alt war eigentlich das Publikum bei dem Vortrag? So etwa grob. Ich würde sagen, Mitte 20 bis 30 so, also waren auch nicht mehr ganz die Jüngsten. Ah, okay. Weil ich habe immer manchmal das Gefühl, dass wenn es um Trolling geht oder Hate Speech, dass auch sehr oft sozusagen eine Technikverdrossenheit mit einhergeht. Dass wenn man dann einmal den PC aufmacht und auf unter einem Newsartikel irgendwo einen nicht so tollen Kommentar liest, und dass man dann irgendwie besorgt ist und sagt, oh Gott, da muss man jetzt was machen. Weil das ja hier, so kann man das ja nicht stehen lassen. Also, dass da immer so eine gewisse Technikverdrossenheit einfach mit einhergeht. Aber wenn die dann jünger waren, dann ja. Nee, das auch, aber ich finde das wollte ich eben auch sagen, dass nicht nur Technik, sondern auch kommunikativ ist das rückständig, weil so ein bisschen, sagen wir mal, so ein bisschen Trolling, so ein bisschen die Unterhaltung nicht, immer nicht hundertprozentig ernst nehmen, sondern immer mal noch versuchen, einen Witz oder eine Ironie aus irgendwas rauszukitzeln. Das gehört im Internet einfach dazu. Ja, das war ja so. Und wenn man da halt rankommt und meint, diese Trolling ist jetzt das Schlimmste, was es gibt, dann, ist man einfach irgendwie so wie die 120-Jährige, die gerade Geburtstag und sagt, ach, das Internet, das ist nicht so mein Ding. Ja, der Fokus von dem Ganzen lag schon eher auf Hate Speech als auf Trolling, ne? Also, ja. Trolling hat sie halt mehr so als Einstieg vom Ganzen genommen, wurde immer mal zwischendurch erwähnt, aber es ging halt schon mehr um Hate Speech, vor allem um Rassismus im Augenblick, ne? Ja, aber das mit dem Rassismus, ich meine, wenn du auf Facebook deinen Senf nicht mehr von dir geben kannst, dann werden sich dort halt irgendwann geschlossene Communities irgendwo im Internet bilden. Richtig, ja, das war auch das, was viele Leute vom Publikum angemerkt haben. Wenn man den Leuten die Plattform nicht gibt, dann suchen die sich eine andere Plattform. Die werden sich so oder so austauschen. Da können wir dann besser da machen lassen, wo wir auch dagegen halten können. Das war ja, weil ich männliches Publikum das Argument. Ja, weil ich hätte es nämlich viel lieber, wenn ich hin und wieder mal auf Facebook dann zu einem sage, was war denn das für ein Brain-AFK-Kommentar, wie wenn der dann irgendwie so eine Untergrund-Community beitritt, also keine Ahnung, und dann in seine eigene Echokammer da dann eindringt. Ja. Nee, ich finde das interessant in Deutschland mit den jetzt wird auch gerade von Deutschen gegen Facebook geklagt, weil die nicht genug tun, um Hate Speech zu unterdrücken, beziehungsweise ich glaube, da geht es spezifisch um den Volksverhetzungsparagrafen. Das finde ich interessant, weil da praktisch amerikanische Redefreiheitskultur mit der halt deutschen Nicht-Redefreiheitskultur in dem Fall aneinander ecken. Ja, das war ja so eine komplette Posse. Das hat ja überhaupt nicht richtig funktioniert. Das war irgendwie so, dass die haben irgendwie so Marketing-Leute, die hier in Deutschland Facebook vertreten, haben sie dann irgendwie verklagt, weil das ja diejenigen sind, die sie hier irgendwie gegrapscht kriegen. Okay. Und also ich weiß nicht, ob das noch irgendwie überhaupt nachgeguckt wird oder ob das schon wieder verworfen wurde oder so, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall so richtig bekloppt. Also da sollen sich dann irgendwelche Fuzzis, die hier Vertrieb machen in Deutschland, dafür rechtfertigen, dass wir hier irgendwie autoritäre Vorstellungen von Gesprächspolitik im Internet haben, die da auf dieser Plattform nicht richtig umgesetzt werden. Also ja. Absoluter Bullshit. Also wirklich, war ich fassungslos, als ich das gelesen habe, weil, na, also schon alleine, wie wir uns ja überlegen, was es überhaupt bringen soll, dagegen vorzugehen, vor allen Dingen, wer entscheidet das, was da dann wegkommt, was ist dann irgendwie Hetze und so ein Zeug, ne? Und und dann auch noch solche Leute, was sollen die für einen Einfluss nehmen, ne? Das ist dann so wie, also ich weiß nicht, ob ihr mal Sopranos geguckt habt, da gibt es irgendwie in der letzten Staffel so eine Szene, wo die Mafia-Typen da irgendwie versuchen, so eine Ladenkette irgendwie unter Druck zu setzen, so wie sie das irgendwie gewohnt sind, so mit so Familienbetrieben, so nach dem Motto, hier bezahlt Schutzgeld und so. Und da sagen die dann so, ja, wenn ich jetzt hier kündige, dann kommt halt nächste Woche wer anders, ne? So eine Franchise-Kette halt. Und dann gehen die dann da so ganz geknickt irgendwie wieder raus aus dem Laden, so weil sie die nicht richtig erpressen können. So ähnlich stelle ich mir das bei Facebook auch vor. So, ja, ihr seid hier irgendwie die Marketingleiter. Wir sind die Social Justice Warriors aus Deutschland. Ihr müsst sicherlich jetzt so handeln, wie wir das wollen. Und dann sagen sie so, ey, fuck, wir sind Facebook und so ein Kram. So, wenn ihr uns ein paar Leute hier in Deutschland nervt, dann sind halt nächste Woche zwei andere hier. Ne? Und die Plattform wird von ein paar Millionen Leuten benutzt. Und solange wie die nicht alle sagen, so, wir gehen jetzt, dann was soll's, ne? So what? Also ich glaube eher, die sind da so ein bisschen teilweise sowieso eigentlich der Illusion aufgesessen, dass diese Menschen da Witzorek und diese Leute, dass die für so eine Mehrheit von Menschen irgendwie sprechen, die dann sagen so, oh nein, jetzt werde ich hier aber nicht mehr ausreichend geschützt hier. Irgendjemand könnte sagen, die Juden sind doof oder die Migranten sind doof oder was da gar nicht was. Und deswegen kann ich ja jetzt hier diese Plattform nicht mehr benutzen. Diese Plattform, wo ich mir selber, komplett selber, gerade bei Facebook selber aussuchen kann, wem ich da überhaupt kommuniziere. Ob ich da überhaupt irgendwas höre von irgendwem, wo ich nicht vorher auf Gefällt mir geklickt habe oder auf Freundschaft angenommen oder auf irgend so ein Kram. Also es ist einfach von vorne bis hinten lächerlich. Und die Tatsache, dass sich so viel von unserer Politik mit diesem ganzen Kram beschäftigt, macht mich einfach nur immer wieder fassungslos. Aber das ist halt so wieder dieses Symbolzeug. Die denken wahrscheinlich auch, dass da irgendwie hinter Witzorek so und so viele Leute dahinter stecken und hinter diesen ganzen Leuten, die dann alle irgendwie morgen sagen, so, okay, dann wähle ich jetzt eine andere Partei. Aber ob das wirklich so ist, kann ich mir schwerlich vorstellen. Und ich glaube, die sollten da mal wirklich vielleicht mal andere Leute beauftragen mit der Nachforschung, wer sie da wirklich wählt und wer da wirklich auf ihrer Seite ist. Anstatt immer nur da, ja, wahrscheinlich geben sie da irgendwie eine Studie an deutsche Universitäten und sagen, hier, wer will mal irgendwie seine Bachelorarbeit machen, findet mal heraus, wer uns hier wählt, SPD oder so. Und dann sagen die so, ja, das sind Leute, die finden das ganz wichtig, dass ihr geschlechtergerechte Sprache macht und so Zeug. Aber, tja, also von meiner eigenen Erfahrung, stundenlanges Rumstehen bei Wind und Wetter auf irgendwelchen Infoständen, ein Otto-Normalbürger in diesem Land macht sich da keine Gedanken drüber. Und das würde denen wirklich gut tun, wenn sie sich da auch keine Gedanken drüber machen würden. Wobei Facebook, eigentlich, die zensieren ja schon eine Menge, ne? Also der Milo Yiannopoulos macht doch im Moment seine Dangerous Faggot Tour in Amerika und Facebook zensiert ihm teilweise seine Einträge davon, weil Faggot im Namen ist. Ist ja auch noch ein Unterschied, also ich meine, halte ich nicht für gut, aber es ist immer noch ein Unterschied, ob Facebook vom Hausrecht quasi Gebrauch macht und sagt, ne, wir wollen dich hier nicht. Das ist ja noch die eine Sache. Oder halt die andere Sache, dass unser Justizminister ankommt und sagt, so Facebook, du machst jetzt. Das ist ja noch ein großer Unterschied. Ich meine, ich finde es nicht gut, dass Facebook da so dran geht, aber ja, der Unterschied ist halt immer noch zwischen Staat und Privatunternehmen, ne? Also ich will da auch jetzt kein Dammbruchargument irgendwie in Raum stellen, aber ich mache es jetzt mal. Ich bin gerade aus China zurückgekommen und sozusagen zu hören, der Staat möchte Kommentare unterdrücken, finde ich einfach irgendwie blöd, weil halt dort hast du halt ganze Seiten gesperrt, weil halt Kommentare irgendwie blöd sind. Und dann, ich weiß halt auch nicht, also mir gefällt das überhaupt nicht, wenn ich höre, dass irgendein Politiker irgendwie Sachen aus Facebook löschen möchte. Wenn ich zum Beispiel hinterfrage, ob für Griechen, also von Griechenland die Schulden, nachdem sie schon in Finanzierungsnot waren und noch deutsche U-Boote gekauft haben, mit den Hilfsgeldern, die wir ihnen gegeben haben, ob das denn legitime Schulden sind. Und dann in der Finanzkrise der Finanzminister sagt, ja, das ist jetzt aber Hate Speech, weil das Volksverhetzung, weil das tut jetzt hier die Stimmung im Land kippen lassen. Also das ist halt dehnbar. Also ich weiß nicht. Also wenn man dann schon ein Instrument in Facebook hat, Sachen löschen zu lassen, dass dann vielleicht auch noch andere Themen mit dazukommen, die man raushaben möchte, ist halt für mich eine ziemliche Horrorvorstellung. Also, ja. Ja, es ist halt ein Dammbruchargument, aber es ist ein sehr legitimes, finde ich, weil das ist halt, eigentlich ist es so ein Entweder-Oder. Entweder der Staat zensiert sein Volk oder er macht es nicht. Ja, richtig. Und eigentlich sollte er das nicht. Ja. Und ich meine, das nächste Ding ist halt mit Facebook. Man hat doch da schon eigentlich seine Bubble. Also Facebook merkt sich, auf welche Internetseiten du gehst, lockt es mit, auf welche Newsseiten du gehst, welche Artikel du anklickst, weil überall, wo ein Like-Button ist, ist auch ein Tracker von Facebook mit drauf. Der weiß, was für Bücher du liest oder deine Freunde für Bücher lesen, welche Newsartikel die posten, tut es zusammen schreiben lassen mit einem Algorithmus, der dir dann deine ideale Timeline erstellt, sodass du eigentlich nur das siehst, was dir am meisten gefällt. Und da dann noch zu fordern, dass diese Bubble noch stärker werden soll, finde ich eigentlich auch ziemlich, ich weiß auch nicht, dämlich einfach nur. Also, keine Ahnung. Ja, die wollen halt dann, dass Leute aus ihrem Bekanntenkreis, die nicht 100% mit ihm übereinstimmen, nicht das Recht haben, nicht mit ihm übereinzustimmen. Also so Gregory Allen Elliott mäßig, der hat ja auch größtenteils damit Leuten gelabert, die er persönlich kannte. Und dann haben sie ihm das Internet verboten für 3, 4 Jahre oder was das am Ende war. Ich glaube, es waren fast 4. 3 Jahre und ein paar Monate, ja. Ja. Das sollte es einfach lieber nicht die Meinungsfreiheit beschneiden. Ich hatte ja mal mit euch ein bisschen DMs geschrieben. Ich habe mir ja nochmal im Grundgesetz angeschaut. Das ist ein deutsches Problem, dass es direkt im Grundgesetz drin steht, dass es gibt Meinungsfreiheit, aber die gilt nicht in dem und dem und dem und dem und dem und dem und dem und dem und dem Fall. Das ist direkt, da haben die Amerikaner mit ihrer Konstitution direkt ein viel besseres Ding. Weil da gesagt wird, hier, diese Rechte hat das Volk und fertig. Und da hat der Staat nichts einzuschränken. Also allein die Formulierung halt schon. Das ist ein Riesenunterschied, was das ausmacht. Ja, auch die Position, wo es im Gesetz steht, ne? In Amerika ist direkt die erste. Und in Deutschland ist es Grundgesetz Artikel 5, 2 ja, oder so? Ja, 5, 1, dann ist 2 eine Einschränkung und 3 irgendwie nochmal eine Spezifizierung. Und vor allem kommt nach dem Gewissensfreiheit Recht, wo okay, hey, ist es jetzt Gewissenssache, dass jemand ein Holocaust-Leugner ist? Vielleicht findet er ja, dass das seine moralische Aufgabe ist, den Leuten das diese Information darzulegen. Das keine Ahnung, es ist. Und vor allem die Gewissensfreiheit ist nicht eingeschränkt. Ja. Also zumindest nicht im Grundgesetz. Sondern die steht einfach und aber Meinungsfreiheit haben sie direkt im Grundgesetz eingeschränkt. Furchtbar. Ja. Ja, ich habe hier nochmal so ein Beispiel zum Thema Kommentare und so weiter und was die Journalistenriege da so meint, weil das ja mittlerweile, kann ich mich hier nicht jetzt eingeblendet für alle? Ja. Ja, ja. Okay. Es ist ja mittlerweile so, dass die meisten Online-Publikationen die Kommentare zensieren, beziehungsweise von vornherein erstmal freischalten lassen und so ein Zeug. Süddeutsche Zeitung ist ja da ganz weit vorne und jetzt schreibt hier auch die GameStar, dass sie das unbedingt machen müssen. Und das ist ja auch, das sind die Herrschaften hier wohl. Und die beschweren sich hier darüber, dass ja angeblich so viele Leute sich über ihre tollen Sachen zu homosexuelle Charaktere in Star Wars hier irgendwie beschwert haben und so Zeug wie Frauen in FIFA, das ist natürlich auch ein Thema, wo sie da wohl ganz furchtbar gewesen sein sollen und so ein Kram. Also wieder diese typischen Sachen, wo so ein paar Leute halt ankommen können und dann irgendwie meinen so, ne, so ein bisschen trollen wollen oder so ein Zeug. Und also das mit Star Wars gucken wir uns auch gleich nochmal an. Ich habe da mal so ein paar Kommentare mir rausgepickt, aber vor allem läuft es wieder auf diese Nummer hier hinaus. Ne? Spiele sind nicht unpolitisch. Und dann geht es hier irgendwie von wegen Linksradikalität, wird denen hier vorgeworfen, sie seien Gutmenschen. Und die fragen sich dann hier, seit wann ist es eine Beschimpfung wert, wenn jemand ein guter Mensch sein möchte? Ja, genau, das ist ja auch das Problem. Warum ist immer schön, wenn man die Gegenseite, wenn man denen die Wörter im Mund rumdreht und sich Mühe gibt, sie falsch zu verstehen. Ja. Also, Wobei Gutmensch ja auch einfach nicht heißt, dass das ein guter Mensch ist. Nee, es geht ja um die Selbstpräsentierung und um also als gut wahrgenommen werden vielleicht, aber man macht die Sache dann halt nicht aus der Intention heraus, was Gutes zu tun, sondern aus der Intention heraus, gut dazustehen. Ja, ja. Ja? Ihr könnt da auf jeden Fall 9.700 Euro im Monat verdienen. Das ist ja mit den guten Menschen. Okay. Oh Mann. Nee, aber das mit dem, was ist denn schlecht daran, ein guter Mensch sein zu wollen, ist genau das, was ein guter Mensch sagen würde. Ja. Andere Menschen sind einfach gute Menschen, die wollen das nicht sein, die sind es einfach. Ja. Ja, wie das dann läuft, ist halt so auf diese Art. Also das ist jetzt hier ein Kommentar von jemandem, der da was geschrieben hat, was sie da ausgeblendet haben. Und das funktioniert dann so super toll, dass die hier im nächsten Kommentar hier das Zitat haben von dem kompletten Ding, was sie da geschrieben haben. Und das ist hier jemand, der sich selbst irgendwie als Russe geoutet hat und hier irgendwie der Meinung ist, Homosexualität, also bei diesem komischen Artikel ging es darum, ja, homosexuelle Charaktere in Star Wars, voll gut und das muss unbedingt so sein, tralala. Und der schreibt jetzt hier, das ist eine psychische Störung und das ist von der Natur nicht vorgesehen und lauter so ein Kram, was man halt irgendwie erwarten würde von irgendjemandem. Und dieser Herr macht sich da irgendwie drüber lustig, dass der hier nicht schreiben muss, wie man Pedos schreibt und so weiter und so fort. Und das ist wieder so ein typische, ja, solche Debatten, ne, die sind so wichtig. Oh, die sind so ungemein wichtig. Ne? Also, dass man dem jetzt widersprochen hat und auch dieser Mensch, dass man das ausgeblendet hat, ist ja auch so wichtig, weil es ja hier nicht steht. Ne? Nicht steht genau das, was er da geschrieben hat. Das ist ein Zeug. Ne? Und, ja, und auf jeden Fall, das ist hier mal so ein Kommentar gewesen, der hier jede Menge positive Bewertungen gehabt hat und wo ich halt eben auch vollkommen zustimme. Na, da geht's halt, er sagt schon ja alleine, woher weiß man denn, dass sie nicht hergezeichneten Charaktere heterosexuell waren? Na, und ist es bei außerirdischen Lebensformen überhaupt sinnvoll, in menschlichen Kategorien zu denken, würde ich auch sagen. Guter Punkt. Ne? Oder will man nur PC sein und die daraus folgende Debatte als Marketing benutzen? Fragezeichen, ja, das frage ich mich auch, liebe GameStar. Ah. Nee, das trifft es ziemlich gut und das trifft es auch insofern gut. Das gibt ja diese im englischsprachigen Bereich diese furchtbaren feministischen Slam-Poetries. Und da gab es eine Asiatin, die halt unglaublich auf Harry Potter rumgehackt hat, weil der Asiate, ich glaube, es gibt nur einen asiatischen Charakter in Harry Potter und die ist halt, die gefiel ihr irgendwie nicht und hat nicht genug gemacht und war nicht großartig genug oder irgendwie sowas. Und dann hat sie aber im Nebensatz dann auch noch drauf rumgehackt, dass Albus Dumbledore, dass das ja nicht in den Büchern vorkommt, dass er schwul ist, sondern dass sie das nur im Nachhinein gesagt hat, dass sie ihn als schwul beschrieben hat. Und das wär ja vollkommen wertlos. Und das ist halt genau das, die es muss immer Thema sein, damit es da ernst genommen wird von denen. Oder damit sie es überhaupt annehmen. Und dann fangen sie immer über die Darstellung an rumzumeckern. Sie sind immer am Meckern auf jeden Fall. Nee, aber das mit den Seiten, wo die Kommentare weg sind, ich habe das mittlerweile, ich das Erste, was ich mache, wenn ich auf irgendeinen Artikel gehe, ist runterscrollen, um zu gucken, ob da Kommentare sind. Und wenn keine da sind, also wenn es keine Kommentarsektion gibt, gibt es ja auch schon genug im deutschen Bereich, dann lese ich den scheiß Artikel gar nicht. Weil die Kommentare sind mir halt bei einem Artikel sau viel wert mittlerweile, weil da kommen dann, was weiß ich, es sind im Artikel vielleicht Fehler drin. Oder im Artikel wurde vielleicht etwas ausgelassen, vielleicht mit Absicht, vielleicht nicht, wo dann einfach jemand sagt, hier, das und das kann man sich, oder Leute sagen, hey, euch hat das interessiert, lest euch das hier noch durch oder sowas. Und das sind halt alles Dinge, die wegfallen, wenn man die Kommentarsektion ganz schließt und wenn man sie halt einseitig policet, ist es halt auch, fällt sowas halt von der einen Seite weg und dann fallen halt Diskussionen weg. Ja, und vor allen Dingen, so ist das halt auch, wenn ich mich als Nachrichtenmedium nur noch darauf beschränke, irgendwelche Meinungspieces zu machen, anstatt die Leute zu informieren, da brauche ich mich halt auch nicht darüber zu beschweren, wenn die Kommentarfunktion dann da quasi genau das Gleiche tut und sozusagen, ne, dann hat die ja auch irgendwann dann quasi den eigentlichen Nachrichtenbereich dann auch überstimmt sozusagen, demokratisch gesehen, weil da habe ich eine Meinung, da unten habe ich 20 Meinungen oder meinetwegen 100 Meinungen oder so und ja, das ist ja dann schon ein größeres Gewicht und so und mittlerweile, wenn die auch so einen Quatsch irgendwie behaupten, wie dieses ganze Zeug, was in den GEMA-Artikeln drin stand und diesen ganzen Kram, da hast du ja dann auch schon mehr Informationswert aus den Kommentaren alleine und ja. Ja, also wenn sich diese bezahlte Content da irgendwie halten will und die Nachrichtenmedien da irgendeine Relevanz behalten wollen, dann müssen sie meines Erachtens nach wegkommen von diesem ganzen Meinungsshit und mal wieder anfangen, die Leute vernünftig zu informieren. Ja. Oder nee, das paid comments. Nee, aber das ist halt auch schon mit diesem, oh, ihr müsst begreifen, Spiele sind politisch. Nee, Bullshit, GameStar ist anscheinend politisch. Ihr seid politisch, ihr schreibt eure Think-Pieces und Opinion-Pieces und ihr wollt eure politische Meinung rausbringen. Und das interessiert einfach kein Schwein. Und dann wollt ihr die Reaktion darauf wegzensieren. Okay, gut. Also, aber das ist halt... Das ist generell irgendwie diese Herangehensweise mit alles ist politisch. Ja, wenn man es politisch macht, wenn man es politisiert. Und das machen die halt an der Stelle. Ich finde es halt irgendwie dämlich. Wieso können sie sich nicht ein Beispiel an Heise nehmen? Die haben doch auch ihr Telepolis oder wie man es ausspricht, wo dann einfach die ITler dann noch was zu Politik dazu schreiben und aber eigentlich hauptsächlich ein IT-Verlag sind und für ihren politischen Kram halt einen extra Blog haben. Also ich meine, die so als Videospieljournalist kannst du ja auch ruhig noch deine politische Meinung haben, aber bitte lass die aus der Berichterstattung raus. Also ich möchte nicht anhören, weil ich Command & Conquer gerne spiele, dass ich irgendwie Kriegsfanatiker bin oder so. Also, keine Ahnung. Wenn wir ein Real-Time-Strategy-Kriegsspiel spielen, dann müssen wir nicht gleichzeitig auch über den Nahostkonflikt reden, nur weil das da Krieg ist gerade. Ja, also... Oder was weiß ich, oh, es gibt nicht genug weibliche Soldaten in den Strategiespielen, weil es halt nur ein Soldatenmodell gibt oder sowas und das männlich ist oder irgendwie sowas. Man kann halt alles immer nochmal politisieren und dran rummeckern auf einer politisierten Ebene. Aber, also, keine Ahnung, der Satz hat mich einfach aufgeregt. Gaming ist politisch. Nee, es ist nicht. Man kann es politisch machen, es muss aber nicht politisch sein. Ja, da ist auch überhaupt nichts Besonderes dran. Also dieses Gaming ist politisch, ist ja auch so ein Talking Point, der immer wieder gebracht wird. Ich erinnere mich noch an diesen Republika-Vortrag von der Dame, die dann hinterher bei Herrn Kogel bei Radio Fritz gesessen hat und was über Gamer geht, ihre Meinung da irgendwie zum Protokoll gegeben hat. Ich habe vergessen, wie die hieß. Aber die hatte ja da auch so einen Vortrag, wo ich da als allererstes die PowerPoint-Folien gesehen habe, wo es da auch irgendwie hieß, Gaming ist politisch und da kamen da wieder die üblichen Beispiele, ne, dieses Papers, Please und so weiter und so fort. Und das wird dann halt immer wieder so strohmannmäßig irgendwie hingestellt, so nach dem Motto, es gäbe da diese Gruppe, die sagt, Spiele dürfen sich auf gar keinen Fall mit irgendwelchen Dingen aus der richtigen Welt irgendwie beschäftigen, das dürfen die nicht. Und dann kommen die wieder an und halten ihre scheiß Walking-Simulatoren und ihren ganzen Dreck da irgendwie hoch, ne? So als ob das dann alles so da irgendwie so super relevant wäre, ne? Also diese ganzen Gegensätze gibt es ja gar nicht. Diese Debatte wird ja auch überhaupt gar nicht geführt und die braucht ja auch niemand, ne? Das ist einfach nur so ein, jetzt erzähle ich euch mal, warum die alle bekloppt sind und warum man denen auf gar keinen Fall zuhören darf, weil hier guckt mal, was die für seltsame Ansichten haben, ne? Ja, nicht denen zuhören, die sind alles Nazis und so, also bitte verlasst euch darauf, was ich euch jetzt sage. Mhm. Ja, ne? Und, ja, deswegen, das ist auch der Grund, warum mich sowas dann halt wieder triggert, wenn ich das schon allein lese, weil das ist ja auch wieder nur so konstruiert, um halt eben dann sagen zu können, so, ja, wir haben ja hier nur darüber geredet, dass die da homosexuelle Charaktere in Star Wars sind und wir haben ja hier nur über die Frauen in FIFA geredet und so Kram und schon sind alle so böse zu uns. Mhm. Dabei sind doch die Spiele politisch und... Ja, dabei haben wir doch nur über die Spiele gelogen und über gelogen, dass dieses FIFA-Spiel das erste wäre, wo Frauen Fußball spielen. Und, ja, und selbst wenn, also ich habe mir das jetzt noch nicht durchgelesen, aber ich wette, wenn ich das aufrufen würde, dann würde es da auch wieder irgendwie heißen, von wegen so, ja, es hat ja so viel, ich klappe das jetzt mal auf, aber ich wette, dann würde es wieder heißen, so, früher war alles männlich und jetzt wird endlich alles besser. Ja. Scheiß, ne? So wie das da immer hingestellt wird, ne? So als ob sich da wirklich überhaupt jemand ernsthaft drüber aufregen würde, ne? Über diesen Quatsch, den ja da sowieso kein Mensch hat sich dieses Spiel gekauft, weil da jetzt plötzlich Frauencharaktere drin sind. Also da wette ich drauf. Und diese ganzen Leute, die alle meinen, das wäre jetzt so unglaublich wichtig, dass die da reinkommen, die werden sich das auch nicht gekauft haben, wenn sie es sich vorher nicht gekauft haben. Und das ist ja gerade der Grund, warum diese komischen Debatten alle bekloppt sind. Es ist halt ein vollkommen unwichtiger Punkt. Leute, die so Sportspiele spielen, die haben sich das wahrscheinlich geholt. Und ja. Leute, die es nicht spielen, haben sich es wahrscheinlich nicht geholt. Ja, eben. Ich glaube nicht, dass es in irgendeine Richtung beeinflusst wurde. Also ich glaube nicht, dass die mit diesem "Oh, endlich hat es mal jemand gemacht" Artikel irgendjemanden dazu gekriegt haben, das Spiel sich zu holen, der es nicht eh geholt hätte. Ja, also ich habe das jetzt hier offen und die behaupten hier, obwohl das kann ich auch nochmal schnell einblenden. Ja, mach mal. Wo haben wir es denn? Ja. Bin ich eingeblendet? Mhm, ist es. Okay. Ja, dann mache ich das nochmal ein bisschen größer. Also die behaupten hier, es ginge um Marketing in Amerika. Also hier steht halt eben, also das ist der Grund, warum das so toll ist mit den Frauen hier. Das Heimatland des allmächtigen American Football, also soll man das besser vermarkten. Und deswegen ist ja USA, ist ja Frauenfußball-Weltmeister, deswegen ist natürlich ja. Doch, ein Marketing-Gag ist das Ganze keineswegs. Doch. Die Räume und das Feld sind breiter. Auch mit den Schwächen des Frauenfußballs gehen die Mitglieder selbstverständlich um. Ach, und sie lassen mehr Schüsse passieren, also... Also, es gibt mehr Tore, oder wie? Ja, wahrscheinlich. Okay. Na dann. Wie war das denn jetzt? Konnte man eine männliche gegen eine weibliche Mannschaft spielen? Keine Ahnung. Es gab ein paar Spinner, die haben gemischte Teams gefordert, aber... Okay, ja, das wäre das Ganze gewesen. Was ist hier das Fazit des Ganzen? Die einen ist... Achso. Ja. Ja. Ich würde mal sagen, dass Paul, das sollte gepfiffen werden. Jo. Sonst, was hatten wir noch? Was war noch passiert? Du Loot-Modell? Ja, oh, haben wir schon drüber geredet vor ein paar Wochen eigentlich. Komplett. Ja. Hattest du rausgefunden, wie sehr das in Deutschland benutzt wird? Ja. Okay. Also... Ja, ich habe ja auch herausgefunden, dass hier bei mir in Hannover einer der ersten, wenn nicht das erste Ding gewesen ist, dass das so richtig übernommen hat. Das heißt sogar so ähnlich. Okay. Also dieses Duluth-Ding heißt ja D-A-I-P und das Hannoveraner-Ding heißt H-A-I-P. Ja. Das ist kacke. Ja, na gut. Ja, aber ich hoffe, daraus wird noch was, dass wir ja da ein eigenes Video praktisch zu machen mit einem Interview von dieser deutschen Frauenhaus-Gründerin, wenn die sich zurückmeldet. Oder ja, hat sie sich schon gemeldet? Nee, ich habe ihr noch nicht geschrieben, aber. Ach, okay. Ich mache so einiges. Ja, aber das war vielleicht auch ganz interessant. Ich hatte jetzt irgendwie gemerkt, dass. Also es gibt jetzt im Landtag von Nordrhein-Westfalen eine Politikerin, die hat gefordert, dass nicht nur Frauen als Gleichstellungsbeauftragte arbeiten dürfen, sondern dass das auch Männer machen sollen. Das hat zwar natürlich die rot-grüne Mehrheitsregierung hat das natürlich abgelehnt, aber ich finde es ja schön, dass sich das überhaupt mal jemand traut, über sowas nachzudenken. Und der Dame habe ich jetzt auch mal eine E-Mail geschrieben mit ein paar Ressourcen. Auch zu diesem Duluth-Modell und zu Aaron Pizzi und so weiter. Die Frage ist halt, warum nicht? Also, das ist ein Amt wie jedes andere, oder nicht? Ja, scheinbar nicht. Da geht es um Gleichberechtigung. Du weißt doch, wie das ist. Gleichberechtigung ist doch nur für Frauen gedacht, weil Männer haben doch, sind doch das dominante Geschlecht in der Gesellschaft und die haben doch die Privilegien und die haben doch die Macht. Von daher muss man auch für die nichts machen. Ach Gott. Muss ich dir das wirklich immer noch erzählen hier? Educate yourself, Shitlord, ne? I'm not here to educate you. Das sagt einem dann wahrscheinlich die Gleichstellungsbeauftragte auch, wenn man sie irgendwas fragt. Wer hat zwar dafür bezahlt, aber ich bin nicht hier, um dir was zu sagen. Das steht aber alles auch kleingedruckt auf deiner Patriarchatsmitgliedskarte hinten drauf. Scheiße, Moment. Stimmt, gut. Damit wäre die Sache geklärt. Nur auf der goldenen. Ja, also wenn man mich fragt, was Gleichstellungsbeauftragte gleichstellen, dann ist das irgendwelche Sachen, die keine Gewalt sind, mit Gewalt. Weil darauf läuft es eigentlich immer hinaus. Das ist ja auch, das hatte ich ja auch ausgegraben, diese feministische Gewaltdefinition, die da irgendwann in den 70er Jahren da mal propagiert wurde und die sich ja bis heute auch prima durchgesetzt hat, wo da quasi alles, was irgendwie als Benachteiligung zu verstehen ist, als Gewalt an Frauen oder als Männergewalt an Frauen irgendwie zu betiteln ist. Und das ist ja irgendwie so das zentrale Dogma von diesem ganzen Bereich. Und unter dem Gesichtspunkt erscheint mir auch diese ganze Sarkisien-Nummer da in einem neuen Licht, wo es ja auch die ganze Zeit immer heißt, irgendwie von wegen so, ja, hier dieses Stereotyp und jenes Stereotyp und das führt zu Gewalt und hier ist Gewalt und so weiter. Das ist ja auch so ein fließender Übergang, ne? Ja, das ist ja auch das mit dem Duluth Model. Dem liegt ja auch die Annahme zugrunde, dass es das Patriarchat gibt und dass Männer als Gruppe, Frauen als Gruppe unterdrücken und Gewalt aussetzen. Ja, und halt eben nicht nur, es ist halt nicht so, also unter Gewalt ist nicht verstanden, ich erhebe meine Hand gegen irgendjemanden, sondern unter Gewalt ist einfach alles verstanden. Alles, was denen nicht passt, ist Gewalt. Das ist genau das Gleiche, was auch in Irgendeiner Form irgendwie verletzen könnte. dieser Istanbul-Konvention, das ist genau der gleiche Tenor, ne, wo dann so Sachen da drin stehen wie, man muss strafrechtlich ahnden, wenn verbale und nonverbale Angriffe auf Frauen, die dazu geeignet sind, die in ihrer Würde herabzusetzen und so ein Zeug, ne, diese Street-Harassment-Catcalling-Nummer, wo die dann da irgendwie das strafrechtlich da abgehandelt haben wollen, sodass man dann quasi losgehen kann und sagen so, ja, der hat gesagt, hier, guten Morgen, Liebling, und da fühle ich mich jetzt aber in meiner Würde herabgesetzt und deswegen hier sperrt ihn ein, das Monster. Habe gewonnen. Ah, dann. Das ist sowieso das Geilste. So, bei 9 von 10 Leuten würde so ein Spruch vielleicht so, wenn einem einfach einer so richtig entgegenkommt, einem ins Gesicht lächelt und sagt, Guten Morgen, und der 9 von 10 Leute würde das den Tag verbessern. Aber nein, es muss schlecht sein, weil es ist Unterdrückung, weil es gibt Unterdrückung, weil es gibt das Patriarchat. Deswegen ist das Unterdrückung. Nicht, weil es an sich eine unterdrückende Handlung ist, das ist es nämlich nicht, sondern weil es das Patriarchat gibt, natürlich. Ja, und dann zerfrisst man sich irgendwie mit Hass, anscheinend. Ja, also das ist irgendwie das Hauptding, ne, wo die alles andere dann von ableiten. Alles ist Gewalt und deswegen muss man auch gegen alles so vorgehen, als wäre es halt eben Gewalt. Und ne, genauso ist ja dann halt eben auch Sprache ist dann Gewalt und ne, hier Cyberviolence, sage ich nur, so dieses Ding, was sie dabei vor der UN da anerkannt haben wollten, dieser UN-Frauenrat mit Frau Sarkisian und Frau Quinn, Cyberviolence. Ja. Ja, Oldtimer ist da. Wenn ihr echte Patriarchen seid, sagt Bau, Bau. Wuff, wuff. Was für ein Entry, oder? Na, habt ihr schon über die Patriarchen-Bastards gesprochen? Wir reden gerade über Walter G. Wald, Staatsanwalt. Ja, was hat er gemacht? Hat er sich mit den Falschen angelegt? Hat er sich mit uns angelegt? Hat er sich mit Feministen angelegt? Was haben denn die Bastards gemacht, Schlimmes? Nix, sind halt nur Frauen. Ne? Das ist natürlich, das geht mir schon gegen den Strich und reicht eigentlich auch schon. Ja? Ach, die Ghostbusters, ich dachte jetzt, du meinst die Busters, die Ska-Band. Achso, die? Nee. Haben die nicht von diesem, also ich weiß, es gibt eine Coverversion von dem Ghostbusters Titelsong, das ist auch eine Ska-Version, haben die gemacht? Kann sein, ich bin mir nicht sicher. Also okay. Da gibt es 1000 Coverversionen von. Alles klar. Bei mir kackt hier übrigens gerade alles ab, also ich weiß nicht, keine Ahnung, kann sein, dass ich gleich wieder rausfliege. Jo, hast du irgendwas zu sagen vorher? Irgendwelche letzten Worte? Heil Trump, keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht, jetzt, das wäre eigentlich so ein schönes Shitpost-Thema geworden. Also, könnt ihr das nochmal für mich, weil ich ja so ein Unterbrecher bin, das nochmal kurz zusammenfassen? Was, Trump? Nee, den Trump, den wollen wir jetzt nachfassen. Oder über was wir bisher geredet haben. Nur der Anwalt. Nur die letzten 5 Minuten. Ach nee, wir waren über das... Wir waren auf die Tendenz von der feministischen Seite, alles als Gewalt zu bezeichnen und alles als patriarchale Gewalt. Ja, Und dann halt dieses Street-Harassment-Ding mit Hollaback, mit dem Good Morning ist Gewalt halt. Ach ja, klar. Weil es Frauen unterdrückt. Natürlich muss das ja Gewalt sein, weil richtige Gewalt gibt es ja in der westlichen Gesellschaft nicht wirklich gegen Frauen. Ja? Wenn, dann ist sie eine geächtete Ausnahme und deswegen wird darauf zurückgegriffen, halt solche Sachen, solche Bagatellen, kann man ja gar nicht anders sagen, ne? Weil was ist denn bitte Good Morning und You Look Nice oder so? Ja? Sexualisierte Gewalt, ganz klar. Ja klar, das muss man dann hochspielen, ne? Damit man da das Standbein hat, ja? Auf dem man dann halt begründen kann, dass halt Sexualstrafrecht verschärft werden soll, dass halt eben Kommunikation besser überwacht werden soll, wir alle müssen lieber miteinander sein und so, wir müssen unser Joy nehmen, ja, und so weiter. Aber gerade das mit dem Street Harassment, also ich war in New York und da bin ich mit meiner Frau rumgelaufen und wir hatten ein T-Shirt an, wo drauf stand She's Mine und sie hatte He's Mine. Und dann waren da halt voll viele New Yorker, die das T-Shirt halt voll toll fanden und meinten dann, ha, ihr seid voll das süße Pärchen und tralala und so. Und dann hatten wir irgendwie alle 2 Minuten einfach jemanden, der uns auf der Straße angesprochen hat, die meinten, ah, voll die coolen T-Shirts. Und dann dachte ich mir, ist das nicht mehr irgendwie ein Zeichen von einer Gesellschaft, die so offen ist und so, ich weiß nicht, so gute Laune hat? Und den Eindruck hatte ich auch. Das auch 100-fach angesprochen in den USA wegen irgendwie eine Kappe, die ich auf hatte oder sonst irgendwas. Also ich glaube, das ist da relativ normal. In New York sogar noch mehr als sonst wo in den USA, soweit ich das gehört habe bisher. Das gehört wohl einfach zur Kultur dazu, dass man wenn man auf der Straße rumläuft, einfach so Gespräche mit anderen Leuten anfängt. Ja, also. Ja. Und ich fand es da auch nicht schlimm, weil ich kann ja ein anderes T-Shirt anziehen. Also darauf steht ja keine Strafe oder so, dass ich dann immer mit dem T-Shirt rumlaufen muss. Also. Sag mal, du warst ja jetzt in, ich weiß nicht, darf ich das sagen, wo du warst? Ja, darfst du. Okay, und zwar, du warst ja jetzt in China, ne? Und da hast ja, behaupte ich jetzt mal, echte Zensur erlebt, ja? Ja. Wie empfindest du das dann hier in Deutschland? Gibt es da Parallelen schon? Ja, in Deutschland, das, was zensiert wird, das ist ja ziemlich subtil und tut nur ganz wenige Themen betreffen, dass du dann so einen Chilling-Effekt bei Google bewirken kannst. In China ist es halt offensichtlicher. Also Google geht zum Beispiel nicht, Twitter geht nicht. Also ich konnte in der Twitter-App konnte ich private Diskussionen ausschnittsweise lesen, aber halt keine neuen Feeds oder sowas sind reingekommen. Aha. Und was ich daraus immer mit nach Hause nehme, ist, dass wenn ich irgendeinen Politiker höre, der sagt, er möchte gerne auf Hate Speech im Internet mehr Wert legen, damit man die besser entfernen kann, da kocht mir eigentlich das Blut irgendwo. Weil wenn du dann mal so dieses Tor offen hast, dass du halt auf Wikipedia schon gehen kannst, aber manche Artikel halt einfach nicht funktionieren, nicht aufgerufen werden können, dann ist das halt schon... Ja, fühlt sich blöd an, komisch an. Also. Okay. Gibt es da eine Möglichkeit, da auszubrechen? Wie sieht es zum Beispiel aus mit, weiß ich nicht, Proxys? Sind da gewisse Seiten gesperrt? Sind da gewisse Plugins wie Foxy Proxy gesperrt? Welche Möglichkeiten hat man da rauszukommen? Also die mit VPN kann man schon rauskommen, aber natürlich werden größere VPNs werden auch gesperrt. Ja. Und an sich zurzeit ist es eher so eine Bagatelle, wenn du dagegen verstößt. Wobei das halt auch immer auf die aktuelle politische Situation drauf ankommt. Ach so. Also wenn dich jemand zum Beispiel verhaftet wegen politischen Umtrieben oder so und du dann auch noch ein VPN hast, das ist was anderes, wie wenn du halt einfach so mal den VPN benutzt. Also das ist so ein, ja, zwischen Bagatell und, aha, sie tun ja auch noch unsere, hier, unsere Gesetze hier auch noch übertreten. Das ist so ein bisschen intersektionales Zusammenspiel. Genau, genau. Du hast ja jetzt gerade zum Beispiel gesagt, dass sich das auch nach dem politischen Klima richtet, ja. Mhm. Und da fällt mir jetzt zum Beispiel in Deutschland konkret der Vergleich dazu ein, dass halt eben seit dem Ende Dezember war das, glaube ich, ja, dass halt eben auf Facebook ganz hart gegen Hate Speech durchgegriffen wird, ja. Ganz kompromisslos. Viele Leute gebannt werden, auch wegen Nichtigkeiten. Zum Beispiel habe ich gelesen, dass es da wohl eine Seite gab, die halt Rassismus entlarven wollte. Ja, die haben dann halt Zitate gezeigt von anderen Benutzern und das hatte halt eben zum Sinn, dass die das, dass sie diese Nutzer entlarven möchten. Und die wurden gesperrt, weil sie angeblich halt über ein Thema berichten, worüber man nicht sprechen darf. Ja, kann man da auch eine Parallele ziehen oder würdest du sagen, das ist halt eben eher so ein Kollateralschaden von vielleicht auch, weil die so unbeholfen sind in dieser Art und Weise, die Kommunikation da zu lenken? Oder würdest du sagen, ja, das ist auch politische Zensur, die man so ähnlich in China finden könnte? Ich würde sagen, dass das so ähnlich ist. Echt? Krass. Ja, weil es ist mit Zensur... Ich weiß nicht, also es gibt da, du bist entweder ganz schwanger oder nicht schwanger, es gibt keinen Halbschwanger und genauso ist es mit Zensur. Also du kannst, wenn du eingreifst, greifst du ein und tust Sachen rauslöschen und das geht halt nicht. Ja. Und ich meine, in China, da gab es zum Beispiel vor einer Weile eine größere Dokumentation über, wie ungewaschene Kohle, also wenn man die nicht extra wäscht, dann tut es mehr Rauch verursachen und weil halt China auch ein Smog-Problem hat, kam eine Dokumentation raus, die halt aufgedeckt hat, dass vieles an der Kohle, die verbrannt wird zum Heizen, dass sie ungewaschen ist und dass man generell starke Gesundheitseinschränkungen eben durch den Smog hat. Und dann hast du natürlich deine Charakter, der Character Assassination, also Charaktervernichtung, dass sozusagen aller Dreck in den Medien über die Person kommt, die die Doku gemacht hat. Und nach einer Weile kannst du dann halt auch auf die Doku nicht mehr zugreifen. Aha. Also, okay. Ich finde halt so, die Parallele in Deutschland ist halt irgendwo so, ja, wenn du anfängst, Hasskommentare zu löschen, dann ist es halt auch immer relativ interessant, wer in dem Komitee hockt, der entscheidet, was ein Hasskommentar ist. Also, ja. Glaubst du, dass es da teilweise zumindest weniger um das Gesagte geht, sondern mehr um die Person? Dass halt eben so gesagt wird, so guck mal, das ist so ein AfDler, ja, und auch wenn das jetzt nicht so heikel war, was der gemacht hat, der ist AfDler, deswegen wird er an den Pranger gestellt. Weil er die falsche politische Einstellung hat jetzt. Ja. Ja? Ja. Also, ja. Ich finde das gerade lustig, so, weißt du, die hier so, das so hin und her zu vergleichen, ja, weil, ich meine, wir hatten das ja eigentlich alle schon mit der DDR, ja. Interessant, dass das so ein Comeback erlebt. Und, fällt einem ja auch vor allem auf, ne, gerade wenn man auf Facebook ist und mal wieder 30 Tage gebannt wurde vom Kommentieren, ne. Ja, vor allem die Leute tun sich halt auch angewöhnen, dann einfach immer weniger zu schreiben und weniger zu posten. Das also, ist ja ein Symptom, die Selbstzensur, ne? Ja, weil ich meine, das kommt halt auch immer auf den Kontext an. Aber zum Beispiel, es gibt halt schon auch lustige Hasskommentare. Keine Ahnung. Also, ich hatte immer, wenn wenn mir deutsche Politik nicht gefällt, sage ich immer, George Newman Kaufmann hatte recht. Ja, er hat im Zweiten Weltkrieg vorgeschlagen, die Deutschen alle zu kastrieren. Ich habe keine Ahnung, dass ich das nicht ernst meine. Ja klar, weil es mich ja selber betrifft, aber ich weiß halt auch nicht. Ja. Naja, das ist halt eben so die Sache. Ne? Ich meine, Humor ist undeutsch. Ist natürlich klar, dass die dann halt anfangen, sowas alles total bierernst zu nehmen. Ne? At face value, wie die Amis sagen. Ja, mit der Selbstzensur, das ist sogar noch nachhaltiger, würde ich fast sagen, als wenn du da einmal quasi Kahlschlag auf Social Media machst oder so. Ja, das hast du da mal eine ganze Weile und so, aber im Kopf diese Selbstüberprüfung, die ist nachhaltiger. Ja, schon. Ich meine, in China hast du halt auch die bezahlten Kommentarschreiber, die dann gucken, dass die Stimmung unter den Artikeln auch passt. Also, weißt du. Ah, warte mal, das ist jetzt natürlich auch interessant. Ich meine, China macht das ja. Irgendwann. Ja. Haben die so. Ja, und zwar, China macht das ja ganz offensichtlich und auch so, ich sag mal, mit der ganz groben Kelle. Gibt es trotzdem noch Leute, die so, vielleicht sogar noch, ja, die halt eben dagegen steuern, die halt trotzdem das schreiben, vielleicht eine Möglichkeit finden, das anonym zu machen und die dann halt eben, vielleicht auch ein bisschen Spaß dran finden, so Trolle, könnte ich mir vorstellen, fühlen sich vielleicht auch provoziert, das zu machen. Hört man mich noch? Ja. Okay. Dann ist der Fabian wahrscheinlich gerade gecrashed, oder? Ich habe ihn nämlich, ich sage ja, bei mir ist es auch alles total verbuggt und scheiße und ich kann die Avatare von euch nicht mehr sehen. Ja, Fabian ist raus. Okay, alles klar. Um Gottes Willen. Jetzt ist er wieder da. Ich hatte für einen Moment angenommen, du hättest ihn einfach in Grund und Boden geredet und eben wären die Worte ausgegangen. Achso, ja, das kann ich auch. Ich merke das schon wieder gerade. Ich bin 5 Minuten hier und schon habe ich alles an mich gerissen. Ja, du hast 105% Gesprächsanteil. Ah, sorry, da war ich kurz weg. Alles klar. Kam das am Ende bei mir noch durch? Ich meinte noch, dass halt in China hast du in den Kommentarfunktionen halt auch bezahlte Schreiber zum Teil, also dass du dann die richtige Meinung auch in den Kommentaren findest. Ach du Scheiße. Okay. Ach, das ist ja wie in Russland, ne? Die haben das ja auch. Ja. Faszinierend. Okay. Ich mein, könnte man sich wie in Amazon, da ist das auch so. Ja. Bezahlreviews. Oh Mann. Aber das stell dir den Job mal vor. Du gehst den ganzen Tag ins Internet und schreibst für irgendeine Seite Kommentare und kriegst Geld dafür. Warte, fürs Shitpost bezahlt werden? Ja, da fang ich doch einfach beim BND an, oder? China made Shitposting real. Ja. Warst du in China oder in Hongkong? China. Okay. Also in der Nähe von Beijing, in einer von den ärmeren Provinzen. Okay, krass. Da ist die größte Fabrik für hier Solaranlagen in China. In Hebei. Ja. Das war voll hart, die haben da, also die Firma... Die haben halt so eine kleine Turnhalle, in der sie ein künstliches Klima gemacht haben, mit Solaranlagen, wo dann halt ein Restaurant drin ist, damit, wenn sie dann Geschäftspartner halt essen gehen wollen, wenn dann irgendwelche Businessmenschen vorbeikommen, haben sie da halt so eine tropische Halle mit halt Palmen und so und halt alles mit Solarenergie betrieben. Echt hart. Okay, ja, aha. Jetzt sagt der Wayfarer sogar, die EU will neuerdings wirklich eine Truppe aufstellen, um die Meinung im Internet gerade zu biegen. Wie? Was? So Meinungsmache in den Kommentarsektionen als getarnt als Benutzer oder was? Hm. Das werden wir hier auch noch bekommen. Ich meine, in Russland hast du ja auch eine Firma, die sozusagen Marketing für Russland macht mit 200 Leuten, die halt hier und da auf Social Media und so aktiv sind. Also, Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das nicht auch noch bekommen. Also. Ich könnte es mir auch gut vorstellen. Ich meine, also, was ich mir schon vorstellen könnte, wäre, dass es da irgendwie schwer wird zu unterscheiden, wer ist denn jetzt wirklich ein bezahlter Schreiber und wer ist einfach nur ein Useful Idiot, ja? Weil es gibt ja genug Leute, die machen das hier, he does it for free, ne? Geht dann in die Kommentarsektion und Schilder für Hillary oder Sanders oder ja, Merkel oder wer auch immer. Ja. Und ja, bezahlte Schreiber, die das dann professionell machen, sagt man, eine fließende Grenze fast schon. Ist schon älter, sagt er. Okay. Ja, der sagt auch, dass laut Snowden gibt es das in Amerika und Großbritannien schon. Krass. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ne? Ich meine, bei denen ist ja, da geht es ja nur um das Image, ja, beim Wahlkampf. Und die Programmpunkte, das ist schon wieder, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, das erinnert mich schon wieder sehr an die deutsche Politik, oder? Ich habe irgendwie, glaube ich, die Woche noch einen Artikel gelesen, hat dann jemand beklagt, dass die CDU wäre ja gar nicht mehr konservativ. Wir haben keine richtigen Konservativen mehr, ja. Weil die halt eben auch ihre Parteipunkte nur noch nach den Umfragewerten halt ausrichten, ja. Und das hast du in Amerika ja schon seit Jahr und Tag, ne? Ja. Ja. Hey, unsere Regierung wird immer amerikanischer. Vielleicht kriegen wir dann bald unseren Trump. Nee, ich fand das interessant. War das, ich weiß nicht mehr, das war die vorletzte Wahl, glaube ich, wo Steinmeier Präsident, nicht Präsident, sondern Kanzlerkandidat bei SPD war. Und ja, die großen Steinmeier-Plakate war einfach nur sein Gesicht und sein Name und nichts sonst. Und kein Slogan, nichts. Und das ist so, okay, also... Also es bewegt sich schon seit einer Weile dahin, hier. Aha. In die Richtung, wir haben kein wirkliches Wahlprogramm. Und bei Merkel zum Beispiel, ich weiß nicht, dieses an die Umfragewerte anpassen, eigentlich wäre das ja vielleicht, das ist ja eine direktere Demokratie im Effekt dann theoretisch. Außer dass sie halt einige Punkte, wo sie halt korrupt sind, wie zum Beispiel mit den Kirchen, dass sie das halt stehen lassen. Und auch wenn da jetzt die Mehrzahl da bleiben sie halt in ihren Sachen stehen. Und ich finde es gerade mit der eine Sache, wo Merkel geflipfloppt hat, war ja die Atomkraft. Sobald da viele Leute gegen waren, hat sie sich davon abgewendet. Und für mich zeigt das halt, wie unmoralisch die dann vorher war, weil es gab keine neuen Informationen nach Fukushima. Das war, jeder wusste das vorher, dass es das Risiko gab. Und jeder wusste vorher, also es war alles bekannt vorher über die Technologie, über die möglichen, also über die Unfallrisiken und so weiter. Und es ist weiterhin klar, dass solche Unfälle in Deutschland nicht passieren werden, weil es einfach hier kein großes Erdbebengebiet ist. Mhm. Und deswegen hat es mich an der Stelle geärgert, weil zu der Zeit hatte ich mich gerade umorientiert, was Atomkraft anging. Da unter anderem halt wegen Videos von Thunderfoot, dem YouTuber, der halt über die Folgen von Radioaktivität und wie das funktioniert und wie das sich abbaut und so weiter. Und dass das halt alles berechenbar ist und nicht dieser unberechenbare, diese dunkle Bedrohung, die dann da ist und unsehbar. Und da hat es mich halt extrem genervt mit der Merkel, weil die hätte die sagen sollen, nee, Leute, die meisten sind dagegen, aber ihr seid voll Idioten, ist es immer noch die richtige Sache. Ja, und jetzt war mit dem Ausstieg aus dem Ausstieg, also ich weiß noch, da hat die Merkel im Fernsehen den Satz gesagt, man kann an so einem Tag nicht sagen, dass die Atomkraftwerke sicher sind. Sie sind sicher. Und dann ist sie ja aus dem Ausstieg wieder ausgestiegen. Also. Moment mal, steigen wir jetzt aus oder steigen wir nicht aus? Ich dachte, dass wir aus dem Ausstieg wiederum ausgestiegen sind und jetzt wirklich aussteigen wollen, aber es irgendwie doch noch länger betreiben wollen und aber, keine Ahnung, so wie halt das Wetter ist oder so. Endhaltestelle, bitte alle aussteigen. Das nervt. Atomkraft ist frauenfeindlich, Atomkraft muss sich ändern, Atomkraft muss erwachsen werden, Atomkraft braucht mehr Diversität, alle Partikel sind gleich. Nee, und die also das finde ich halt, also die SPD leidet darunter ja mehr als die CDU, weil die CDU mehr der größere Teil ist und was die jetzige Regierung macht, wird alles mit der CDU in Verbindung gebracht. Und immer wenn die SPD halt sagt, ja, wir möchten diese Sache und dann ist sie in Umfragen beliebt, dann schreibt sich Merkel die auf die Fahne und klaut sie praktisch der SPD. Das hat, glaube ich, mit damit zu tun, dass die SPD so ins Nichts versinkt. So ein bisschen. Ja, wobei SPD ist halt mit den Hartz-IV-Gesetzen, das ist halt, das geht mir immer noch nicht aus dem Kopf raus, wie irgendwie Sozialdemokraten den härtesten Einschnitt in die Sozialsysteme machen können, den es je in dem Land gab. Also das ist halt irgendwie so. War das unter Schröder? Nee, das war unter Schröder. Also, na gut, da hast du die Antwort. Schröder ist kein Sozialdemokrat. Er war nur bei denen im Club. Naja, das stimmt schon. Das ist halt die Sache. Ach, die Politik hierzulande ist vor die Hunde schon von einer Weile. Ja. War sonst noch irgendwas passieren? Hat noch jemand was? Ich würde das gerne für die Allgemeinheit der Dinge zu Ende bringen, weil ich angefangen hatte zu dem Vortrag in Bremen. Oh, ja, super. Ja, und zwar, also den Vortrag habe ich vorhin zu Ende besprochen, aber dann gab es ja noch den nachher Fragen und so. Und dieser Vortrag wurde von Jugend Solid, einer linken Jugendorganisation, organisiert von Leuten mit, die auch mit der Antifa in Verbindung stehen. Und trotzdem waren da sehr viele, die dafür plädiert haben, dass man auch rechten Leuten also verhältnismäßig viele, die dafür plädiert haben, dass man auch rechten Leuten diese Meinungsfreiheit zugestehen sollte, weil man ja sonst nicht dagegen argumentieren kann. Also ist auch im extrem linken Spektrum nicht ganz hoffnungslos scheinbar. Hm. Das wollte ich auf jeden Fall noch anbringen. Das fand ich noch wichtig und überraschend. Aber was für eine Art? Okay, nee, mach du ruhig. Das beruhigt mich immer, weil also das praktisch diese linken Knallköpfe auf der Ebene, wo sie halt die Redner sind meistens total unliberal. Mhm. Aber auf der Massenebene, so das Volk so ungefähr, so dumm sind die Massen nicht. Also die haben schon ein Gefühl dafür, dass so individuelle Rechte und individuelle Freiheit ein Wert an sich sind. Und nicht eingeschnitten werden sollten für irgendwelche niederen Beweggründe oder was weiß ich, selbst für ein höheres Ziel, wenn es das nicht wirklich bringt. Jetzt darfst du wieder umgehen. Dankeschön. Nee, mich hätte jetzt nur interessiert, ob das eine der populäreren Meinungen waren oder ob da dann auch alle geraunt haben, als es mal einer gesagt hat. ist jetzt ein bisschen klischeehaft, aber waren durch die Bank weg Männer, die das unterstützt haben und durch die Bank weg Frauen, die das kritisiert haben. Okay. Woran meinst du, lag das? War das wirklich wieder so eine Gender-Sache? Es ging dabei ja um Hate Speech, Antifeminismus und Feminismus. Also da waren schon viele Feministen halt da. Und als ich gesagt habe, dass ich kein Feminist bin und das auch sehr bewusst, gab es auch ein Raunen in der Menge. Aber ich weiß nicht, ob es, also ich denke, dass es eine sehr unterschiedliche Wahrnehmung von den geschriebenen Worten zwischen Männern und Frauen gibt, habe ich so das Gefühl. Weil halt die Frauen, die sich zu diesem Thema geäußert haben, halt alle dazu gesagt haben, dass es halt auch ein Gefühl von Sicherheit vermittelt, wenn man sowas nicht lesen muss und dass man sowas einem Menschen ja nicht zumuten kann, der ja sowieso schon unter Stress ist, dass er sich da auch noch drum kümmert, dass das irgendwie was nach sich zieht und so, während die Männer dann eher gesagt haben, ja, das muss man aushalten, so ungefähr. Es deckt sich ja mit den Ergebnissen von dieser Pew-Studie Online Harassment, wo dann auch rauskam, dass Männer halt mehr Harassment abkriegen, aber Frauen in einem ganz anderen Maßstab das wahrnehmen und darüber reden. Ja. Das glaube ich auch, dass genau das Problem ist, dass die Frauen das anders wahrnehmen. Ja? Und ich denke, oder ich könnte mir zumindest vorstellen, dass halt eben ein Faktor, warum das so ist, darin besteht, dass halt denen immer auch eingeredet wird, ja, aber ihr seid ja die Opfer, ihr lebt in der Rape-Culture und jeder will euch was Böses und so und im Internet erst recht, weil da sind ja, da kann man ja anonym sein und so, ja. Und dass sich das dann halt eben in der Denkweise so niederschlägt. Ne? Bei den Männern, andere Geschichte, da wird dann halt gesagt, ja, ihr seid ja mögliche Vergewaltiger und alles und so und reißt euch mal am Riemen, sprichwörtlich, ja. Und dass das auch nicht so gut ankommt, weil irgendwie, wenn die nämlich, die werden sich wahrscheinlich auch denken, ja, aber warte mal, ich bin doch auch hier Feminist. Ne? Ja. Das kann auch gar nicht so schlimm sein und feministischen Kumpels und so. Ne? So pauschal ist das alles gar nicht. Ja. Möglich, ja. Wobei, da nimmst du ja an, dass das bei diesem Talk da alles indoktrinierte Aktivistinnen waren und Aktivisten. Das nehme ich jetzt nicht an. Ich habe ja auch, wo ich bei der Witzurek war, da die eine oder zwei, sag ich mal, eher kritischere Stimme gehört und sowas alles, ne? Aber ja. ich sag mal, im Großen und Ganzen wird da schon viel Bange gemacht, ja? Ja. Das habe ich ja dann auch selbst so wahrgenommen. Ja klar, ich meine, der Vortrag von dem war über Hate Speech, damit wird es... Erfahrungswerte, du weißt. Nee, der ist, allein wenn halt schon das Thema dieses Vortrags Hate Speech ist, wird es ja als großes Problem benannt, praktisch. Was es ja, gegebenenfalls nicht ist. Beziehungsweise was nicht belegt ist, dass es überhaupt ein großes Problem ist. Also ich bin ja generell für mehr Hate Speech im Internet und aber im Real Life lieber faul sein. Wenn die Leute den ganzen Tag vorm Rechner hocken und ihren Hass im Internet rauslassen und dann gar keinen Hass mehr haben, wenn sie draußen rumlaufen, fände ich das besser. Also, das stimmt, ja. Weil man hat ja auch nicht unendlich Hasspoints, die man vergeben kann pro Tag. Also. Ja. Für jeden Hasspoint, den ein Mann besitzt, hat eine Frau nur die Hälfte. Ich verstehe das schon. Chips, was hast du denn hier geschickt? A European Framework National Statute for the Promotion of Tolerance. Das hört sich ja sehr nach Orwell an. Ja, das ist das von der EU. Da steht drin, habe ich hier bei uns im Gruppenchat ja auch geschrieben, da habe ich das verlinkt. Sektion 2e steht dann drin, dass Feminismus demnächst auf, also Antifeminismus demnächst auch verfolgt wird. Soll ich das mal kurz teilen? Stimmt, das also steht da drin. Krass. Ja, ja, teile es. Punkt 2e. The purpose of this statute is to promote tolerance within society without weakening the common bonds tying together a single society. Take concrete action to combat intolerance, in particular with a view to eliminating racism, color bias, ethnic discrimination, religious intolerance, totalitarian ideologies, whatever, xenophobia, antisemitism, antifeminism and homophobia. Also nicht Sexismus, sondern Antifeminismus. Ja, das, Antifeminismus ist aufgelistet. Ja, aber das ist aufgelistet, aber das Sexismus ist nicht aufgelistet. Das finde ich geil. Was ist das hier? Stimmt, das ist nicht aufgelistet. Ja. Mal also gucken, wo anders bei steht. Super. Das ist klasse. Wo ist das hier vorhanden? 2e. Ja, du bist doch schon bei 5. Section 2. Ja, genau, Section 2. Ja, 2e, wie gesagt, da steht das. Rassismus, Farbe. Okay, was ist jetzt der Unterschied zwischen Racism und Color Bias? So. Und Ethnic Discrimination. Und Antisemitismus. Und ganz ehrlich, religiöse Intoleranz, das hört sich schon wieder nach dem, man darf nicht den Islam kritisieren, Ding an. Ja. Ja, steht ja auch Islamophobia, Anti-Christianity etc. Wo steht das? Da, was ich jetzt hier gerade eingeblendet habe. Steht halt wirklich etc. Religious. Gypsy, was, Zigeuner sind Diebe, darf man nicht mehr sagen? Siehst du, da, jetzt haben sie mich verloren. Aber ja, ey. Legend of Taurus ist anders, dort der Cover ist noch. Anti-Christianity, ja, ganz bestimmt. Nee. Das ignorieren wir mal, das Paperchen. Aber wofür ist das genau? Also, wofür ist das gedacht? Ach, das soll. Okay, das soll in allen europäischen Staaten in die Legislatur eingefügt werden. Die Idee eines Brexits wird mir immer sympathischer. Was ist das? Dass wenn die Briten aus der EU ausscheren und danach die EU auseinanderfällt. Ja, das wäre lustig. Haben wir wieder die Mark. Naja, das steht am Anfang. Submitted with a view to being enacted by the legislatures of European states. Also das ist irgendwie mit so einem Leitfaden im Prinzip, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Und dann sagen sie halt, ja, weil alle gleich sind und alle und so weiter. Ja, und okay. Whereas integration within a single national society does not mean assimilation. Okay. Also man integrieren heißt nicht sich anpassen. Das heißt nicht irgendwas von dem, wo man ist, aufnehmen, sondern oder was? Keine Ahnung. Was labern die denn? Ja, das sind halt diese Standard SJW Talking Points, keine Ahnung. Tolerance means, keine Ahnung, kann man nicht einfach die Wörterbuchdefinition nehmen. Also, whereas tolerance postulates an open mind to unfamiliar ideas and ways of life. Okay, und aber wir möchten Meinung einschränken. Ja, also meine Frage, die sich dazu erstellt, ist, wo ist überhaupt das Problem im Moment? Also, ja, das möchte ich mal gerne sehen, wo die hier meinen, dass irgendwie in europäischen Staaten ja, da so furchtbar vorgegangen wird gegen Religion oder Gender Identity, finde ich auch geil, dass sowas hier, ne, Religious Affiliation or Linguistic Links, Gender Identity or Sexual Orientation, also das heißt, ich darf mich jetzt nicht mehr drüber mal oder lustig machen, wie die Bayern labern oder was. Sachen, die eigentlich wirklich überhaupt nichts miteinander gemeinsam haben, ne? Also ja. Gerade Religion. Also wenn ich heute jemanden treffe und ihn frage, was ist deine Religion, dann müsste ich ihn eigentlich morgen schon wieder fragen, weil er ja sich dann anders entschieden haben könnte, ne? Ja. Und mit Gender Identity und Sexual Orientation ist es ein bisschen anders, gell? Oh, hier, also, Punkt 1d. Wo sie ihre Definitionen bringen, also Section 1 Definitions. Tolerance means respect for and acceptance of the expression, preservation and development of the distinct identity of a group. Okay. Also, ne, es geht Kollektivismus, purer Kollektivismus. Es geht, man toleriert keine Individuen, sondern Gruppen. Super. Großartig. Also wenn man die ganze Diskussion allein schon unter so Definitionen stellt, dann hat man natürlich gewonnen. Guter Schachzug. Hier, Hate Crimes. Ich bin neulich auch Opfer von einem Hate Crime geworden. Da in Beijing, da wollte ich mit dem Zug fahren und dann wurde meine Bahnfahrkarte kontrolliert. Dann hat mich die Kontrolleurin auch noch nach dem Ausweis gefragt. Nur weil ich weiß bin und nicht asiatische Gene habe, heißt es nicht, dass ich nicht mit auch in China geboren hätte sein können. Und da wurde ich Opfer eines Hassverbrechens. Ja, oder du könntest ja transracial chinesisch sein, ne? Genau. Ja, aber viel genau. Schlimmer. Ne? Die hätte dich auch fragen können, wo du wirklich herkommst. Ja. Wo kommst du wirklich her? Alles hart. Das kann es nicht bringen. Und dann hätte ich PTSD davon bekommen. Also, ja. Verlinkt doch gleich mal deinen Patreon in der Beschreibung da unten. Ja. Send help and money. Außerdem sind Asiaten. Creates stuff. Muss erstmal ihre Privilegien checken. Ja. privilegierte Asiatin, die dich da gefragt hat. Ja, wobei, bin ich dann in Asien eigentlich noch privilegiert? Oder nicht? Also. Okay, Sie wollen jetzt das in der. Also hier, ich bin gerade bei Sektion 3, glaube ich. Guarantee of Rights, B. Freedom of Religious Belief, expressed either individually or in communities with others, including, und dann Punkt 1, freedom to manifest that religion or belief in worship, observance, rituals, rites, practices and teaching. Okay. Können wir das auch bitte irgendwie einschränken? Also, im Sinne von, hier also, soll das jetzt über allem anderen stehen? Weil dann haben wir, dann können sich die religiösen Subcommunities verhalten, wie sie wollen. Ja, also wenigstens steht ja hier im Islam wieder hier Frauens Genitalien verstümmeln. Ja, oder na gut, die Juden dürfen es ja auch, insofern. Das ist ja schon mal nicht nur die Juden. Das ist ja schon mal ein Vorteil hier gegenüber dem Deutschen. Hier gibt es auch Freedom to change or opt out of one's religion. Ja, aber der widerspricht doch Punkt 1. Beziehungsweise, na gut, sie dürfen es natürlich, aber Punkt 1, im Scharia-Gesetz, wenn du die Religion verlässt, gehörst du getötet. Insofern, Ja, das ist dann die Frage, wie man das dann verstehen möchte, ne? Aber das werden sie dann wahrscheinlich so frei, dann denke ich doch mal eher nicht auslegen. Also, das würde dann selbst ich als Vorzeige-Religionshasser hier von unserem Stream nicht auslegen, darunter verstehen wollen, dass man dann die Leute irgendwie dazu zwingen. Ich weiß nicht, ich finde das ganze Ding behämmert insofern, dass die wichtigen Sachen da drin stehen eh in den Menschenrechten und alles andere ist halt, dient halt nur dem, wir definieren uns als Gruppen und wir definieren uns gegenseitig als Gruppen und immer wenn jemand betroffen ist, ist die Gruppe betroffen. Ja, und ich glaube, es ist auch so ein bisschen so, ein bisschen quasi, also wenn hier zum Beispiel steht Freedom of Peaceful Assembly, including Nonviolent Parades and Demonstrations, was ja auch nach deutschem Recht schon ohne weiteres gewährleistet ist. Ja, und nach Menschenrecht. Aber wenn ich dann halt irgendwie so sage, so nach dem Motto, so ja, aber jetzt haben wir hier die neue EU-Richtlinie und die hier sieht halt eben vor, dass ja für diese und jene Gruppe das irgendwie gilt, dass man dann halt eben da wieder so ein Ding drauf spinnen kann, so nach dem Motto, ja, hier Pegida und so, das ist ja keine Gruppe, die hier irgendwie schützenswert ist nach unserem neuen EU-Recht und deswegen geht das ja dann für die nicht und dauert da so ein Kram irgendwie. Ja, aber na gut, aber das ist, weil Pegida eine politische Gruppe ist und keine rassische, glaube ich. Moment mal. Ja, hier, Definition Punkt 1a, Group means a number of people joined by racial, wichtig, am wichtigsten, das müssen wir als erstes sagen. Eine Gruppe ist A, rassisch oder B, kulturell, cultural roots, ethnic origin, also immer noch Rasse, zumindest wenn man in deren Begriffen sich bewegt, or descent, religious affiliation or linguistic links, gender identity or sexual orientation or any other characteristic of a similar nature, also nicht politisch. Das heißt, Pegida darf sich nicht versammeln als Gruppe. Ja, in Wahrheit. Also, außer wenn sie sich als Weiße wieder, versammeln. Das ist eigentlich so, dass man Versammlungsfreiheit hat, egal wie man beschaffen ist. Und ja, also. Oh mein. Merkwürdig. Ah, hier, da werden überall 9. Löcher in die Gesetze gestoßen mit solchen Sonderregelungen. Ja. Hier, Sektion 9a. The government shall ensure that public broadcasting, in Klammern television and radio stations, will devote a prescribed percentage of their programs to promoting a climate of tolerance. As per section 8f and 8f, departments of education will ensure that teaching materials in ordinary courses will be free for any... Hä? Das raff ich jetzt nicht. Ja, habe ich ja schon gefunden, Section 4 Limitations. Mhm. Da kommen wir dann, glaube ich, so langsam zum Interessanten. Okay. Hier ist schon mal irgendwie was mit nationaler Sicherheit. Ah ja, nicht weiter definiert. Toleranz, wahrscheinlich nicht so schlimm. Ja, das ist halt Ja, die öffentliche Ordnung. Das ist ja auch die, wo man dann gegen die Kunstfreiheit und sowas sagen kann, wegen der öffentlichen Ordnung. Und, hier, guck mal. Test. Public Morals. Okay. Das ist auch ein sehr schöner Examples. Toll ist das nicht. Die Note. Okay, ja, dann. Ja, schön. Darf ich mal kurz. Ja, hier Forced Marriage Polygamy. Auch lustig. Any form of exploitation or domination of women. Ja, sowas darf man natürlich nicht machen. Wollt ihr mal lustige Zahlen aus einer Stadt mit Erstaufnahmelager hören? 20% AfD. Alkohol. Ach du Scheiße. Ja, super. Ganz toll, ey. Jetzt haben sie hier diese Arschlöcher hier ins Parlament gespült mit ihrem. Oh, ich könnte kotzen. Haben wir Wahlergebnisse zur Hand von den Sachen, die jetzt gelaufen sind? Weil mich würde das generell interessieren, wo die AfD jetzt überall drin ist. Nee, das ist ja jetzt, ich habe mich ja vertan. Ich hatte vorhin gedacht, das wäre dieses Wochenende überall Wahl, weil bei uns Kommunalwahl war. Ah. Bei uns hier in Hessen war nur Kommunalwahl, aber in den, also den Trend, den ich so sehe, ist da, wo Flüchtlinge sind, knallt's richtig. Also wie gesagt, Gießen, wo ich wohne, 19,9%, so wie es momentan aussieht. Nicht schlecht. Ach du Scheiße. Okay. Ja, die, also... In den reicheren Gegenden haben sie 10%, in Bad Homburg zum Beispiel. Aber teilweise sind sie dann auch gar nicht drin. Also das ist wirklich so auf dem Land, wo es noch in Ordnung ist. So. Wo man aber eigentlich meinen sollte, dass die Leute ein bisschen retrograd sind und die eher wählen. Ich weiß, aber im Gesamtschnitt liegt die AfD in Hessen bei fast 20% bei der Kommunalwahl. Ach du Scheiße. Ich hab's gesagt, es gibt einen Rutsch. Die sind so doof. Und wenn das so weitergeht, ach du Kacke, nächste Woche. Oh je. Yeah. Tja. Ja, wie in Schweden. Ja, so wird's laufen, ja. Oh, in Schweden war es ja 25%, aber trotzdem. Das Bad Karlshafen, Nordhessen, 22,3%, SPD 22,1%, CDU 17,2%. Bam, stärkste Fraktion. Gräfenwiesbach 21,9%. Dann ist halt die Frage, ne? Wenn sie jetzt die anderen beiden. Kernstadt, NPD 11,5%. Ach du Scheiße. Stimmt, die ist ja auch noch da. Ich habe echt gehofft, dass alle Stimmen an AfD gehen und dass die NPD nicht groß mitkommt. Ich denke mal, Wetzlar ist halt eine Hochburg. Wetzlar ist auch ein armes Loch. Also, ich als Gießener schaue mitleidig dahin und Gießen ist schon echt nicht schön. Aber Wetzlar. Ich sage immer, das sieht aus, als hätte jemand so einen großen Felsblock mit der Altstadt drauf in ein ganz hässliches Industriegebiet geschmissen. Ja, war. Metzler. Scheiße. Ja, das war kurz mein Zwischenruf. Ich habe hier halt kurz mal weiter das Auge mit dem Auge. Wie funktioniert das jetzt technisch, wenn sich alle weigern mit der AfD, also wenn sie jetzt stärkste Fraktion sind und sich alle weigern, mit der Koalition zu machen? Muss da neu gewählt werden? Oder wie ist das auf kleiner Ebene? Ich denke, dann werden sie so eine Regierung der nationalen Einheit, heißt es doch dann immer, wenn so eine Revolution daneben gegangen ist oder so. Mhm. Dann werden sie sich irgendwie zusammenraufen. Dann machen sie halt CDU, SPD, Grüne, FDP oder irgend sowas. Oder Freie Wähler und alle zusammen, Hauptsache nicht die AfD oder sowas. Das wäre lustig. Ja, sowas ja in Frankreich. Ich habe jetzt hier mal diesen Herrn gegoogelt, der da als Chairman unter diesem ganzen Kram drunter stand. Das ist der Joram Dinstein. Und das ist auch jemand, der hier in Deutschland irgendwie schon tätig war, am Max-Planck-Institut, nämlich, wie hier steht, auf der Wikipedia-Seite, die der Herr hat. Der wohnt in Tel Aviv, Oiwei. Oiwei. Schreibt hier so, so Bücher über Gesetze im Krieg zur See, 1980, irgendwie so ein Titel. Religionsfreiheit und der Schutz von religiösen Minderheiten. Also das kann ich mir natürlich als Jude gut vorstellen, dass er solche Bücher schreibt, aber da finde ich es dann lustig, dass sie in diesem Ding da nur von Islamophobie und Antichristen-Kram irgendwie schreiben. Ah, Antisemitismus. Also Antisemitismus war erwähnt. Ja, aber nicht in dem religiösen Zusammenhang. Nicht spezifisch, ne. Ja, also das ist... Aber im gleichen Satz wie der ganz anderen. Also, nee, da stand ja, wo war das? Ja, hier gibt's ja hier Roma und Gypsies und das ist hier nochmal Punkt 2 dann, Antisemitismus. Wird als separate subset ausgewiesen, wie hier steht. Ja, aber das stimmt ja auch. Also aber das ist ja auch eine Sache, die die Juden sich im Prinzip teilweise selbst zuzuschreiben haben, dass sie sich sehr stark als Volk und Religion definieren. Und das meinen die halt. Das ist das ist nicht nur die Religion, sondern das ist die Juden als Volk praktisch. Ja. Ist auf jeden Fall. Das ist gemeint. Wieder so ein bisschen. Also ich würde auch sagen, dass sie sich da nicht unbedingt gut mit tun, wenn sie dann hier Islamophobie und Anti-Christianity da in den gleichen Zusammenhang bringen. Mhm. Ja, das ist jedenfalls der Herr, der für so einen Kram verantwortlich ist. Ich weiß nicht, sich ist es ja nicht mal so, also, na gut, es ist ein bisschen unheimlich, wenn dann da halt steht, die Regierungsmedien sollen eine Atmosphäre der Toleranz vermitteln. Und auch private Medien sollen dazu angehalten sein, eine Atmosphäre der Toleranz zu vermitteln, was dann später da unter Sektion 9 steht. Das klingt zwar sehr, sehr, sehr, sehr unheimlich, aber an sich ist das Ding ja nur, oh ja, wir haben die Menschenrechte und ich wollte jetzt meine eigenen Rechte rausbringen, die so im Prinzip das gleiche sind. Was gut an dem Ding ist, ist total redundant mit allen Sachen, die wir eh schon haben. Und was schlecht ist, ist halt ziemlich scheiße. Ja. Aber naja, so fängt das schon wieder an. Ihr habt noch gar nicht über Volker Back in Hell gesprochen. Hallo, hört man wieder was? Jetzt hört man dich, ja. Ah, okay. Was war denn Volker Back in Hell? Heisenberg. Hast du nicht mitgekriegt? Ach doch, sorry. Dass die Grünen die Meth-Latte wieder ein bisschen höher gelegt haben. Do you understand me? Yes, Crystal. Ich meine, die Grünen hatten ja schon immer eine sehr tolerante Drogenpolitik und musste auch sehr lachen, als es da rauskam irgendwo. Aber andererseits ist Crystal Meth jetzt auch nicht wirklich mit Weed zu vergleichen. Ja? Oder mit Alkohol. Oder so wie halt viele Relativierer das mal wieder versucht haben. Achso, ja, nochmal kurz zur Erklärung. Also Volker Beck wurde quasi mit Crystal Meth erwischt. Das ist jetzt wohl so erwiesen aus Polizeibericht. Man hat ja am Anfang noch gemunkelt, könnte es eventuell irgendwas anderes gewesen sein. Aber es war Crystal Meth, ja. Und für die Leute, die das Zeug nicht kennen, das ist halt eine sehr süchtig machende Droge, sehr süchtig machende Substanz, ein Amphetamin. Und ja, also das ist halt eben auch eine von diesen Drogen, wenn man sich das leisten kann, sich regelmäßig damit zuzuballern und so, ja, dann kann man das auch über einen längeren Zeitraum machen. Aber normalerweise bist du nach 2 Jahren so fertig, dass du halt eben, ja, dass der ganze Körper im Arsch ist. Ne? Das sieht man dann an der Haut, die Kriegflecken, Zähne fallen dir aus, du hast verbrannte Lippen von dieser Crackpfeife und so. Ja. Also richtiges Teufelszeug. Ne? Und ja, da hat mich megamäßig gestört, dass halt viele im Nachhinein gesagt haben und so, ja, tolerante Drogenpolitik und so weiter und so fort. Und dachte mir irgendwie, ey Leute, ihr redet hier nicht von einem Stoner, der sich am Wochenende mal hinhockt und sich da eine Bong nach der anderen reinzieht, weil er das lustig findet oder so, sondern es ist fucking Crystal Meth, ja. Das Zeug, das zerfrisst dir die Birne über kurz oder lang. Ich meine, gut, das wird so einige Parteipunkte bei den Grünen erklären, aber ey, sorry, ja, wer das verteidigt, der hat doch den Schuss nicht gehört, ja. Ja, das Ding ist halt, Kokain tut in deinem Gehirn den 350 also 350%-fachen Wert von Dopamin zum Normalzustand hervorrufen und Meth ist halt 1200%. Das killt dir halt die Rezeptoren weg. Also, keine Ahnung, man hat es in dann bei den Nazis wurde das an der Front an die Leute vergeben, damit die Blitzkrieg machen können. Also, ich. Das hat meine Freundin gesagt, dass irgendwie, das gab so wohl Scherze auch, dass das ganze Blitzkrieg genannt wurde, weil die halt eben alle auf Meth waren, ne? Die waren halt alle total zugerollt. Okay. Ja. Ich glaube, Crystal Meth ist sogar noch das, wo du irgendwie Scherben drin hast, damit sie die oder irgendwie sowas. Ich bin mir auch nicht sicher, aber auf jeden Fall es gab doch so ein auf Twitter so ein Ding mit abgelehnte Wahlplakate und dann gab es von Erik Marquardt, irgendeinem Grünen im Bundesrat der Grünen, relativ junger Kerl, der Anfang des Jahres das Zitat gemacht hat: Was haben uns denn die Länder im Mittleren Osten getan, dass wir ihn jetzt Vergewaltiger zurückschicken wollen? Und der Typ hat diesen tollen Tweet gebracht mit: Der wesentliche Unterschied zwischen Alkohol und Crystal Meth ist, dass das eine erlaubt ist und das andere verboten ist. Hashtag back. Hashtag Volker back. Ja. Und ich denke halt nur, oh, ihr Arschlöcher, ihr scheiß Partisanen. Ja. Ich hab da nochmal eben schnell Photoshop angeschmissen und dann noch was gemacht. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Es hat leider auf Twitter nicht so die Bandbreite gefunden, aber vielleicht kann man es hier nochmal kurz zeigen. Ne? Ja, könnt ihr sehen? Ja. Das war sehr schön. Ja, das passte auch ganz gut, fand ich, ne? Ja. Nee, also, ja. Mich hat das genervt, weil ich bin für totale alles entkriminalisieren, alles, was heißt legal, ich möchte nicht alles im Supermarkt kaufen können, aber entkriminalisieren und damit regelt sich der Kram. Und da kann man die Sachen nach und nach irgendwie in Apotheken oder so erhältlich machen. Und aber die Sache ist ja, wenn du das machst, dann gehört es zum Gesundheitssektor plötzlich dazu, dass du eine ordentliche Aufklärung machst. Und dass die Leute wissen, welche Drogen welche Nebeneffekte haben und wie schädlich sie sind und so weiter. Und wenn dann so ein Knallkopf kommt und meint, oh ja, Alkohol und Meth, das ist absolut kein Unterschied, das ist doch vollkommen kontraproduktiv und das zeigt halt nur, dass die nicht qualifiziert sind, diese Diskussion zu führen über die Legalisierung. Wenn die für so ein vollkommen transparentes Partisanenlager denken, nur weil sie ihren Kumpel da in Schutz nehmen wollen, der damit erwischt worden ist, plötzlich so eine Scheiße raushauen und vollkommen entgegen aller Fakten argumentieren, das geht nicht. Und das ist halt für mich schon wieder so ein, die Grüne macht mit so Sprüchen und mit jeder noch so gut erzogene und tolerante Mensch ist ein potenzieller Vergewaltiger, auch ich, von Michael Gwoszcz, oder wie man das ausspricht, von Hamburger Brainwashed, ja. So Dinger, das ist die grünen Version von schöne Geburtstagsgrüße an Fidel Castro für mich. Es geht einfach nicht. Ja, klar, an den Reaktionen hat man es ganz klar gemerkt. Ne? Und ich unterstütze das hundertprozentig, deine Aussage, ja, dass sie halt eben einfach nicht dazu in der Lage sind, eine objektive Debatte darüber zu führen. Ja? Wenn die sich dafür Crystal Meth stark machen, hallo, wo kommt man denn da hin? Ja? Ja, jetzt kurz vor den Wahlen, so ein Ding. Ja, ungünstig. Aber okay. Was ist passiert? Ich weiß gar nicht, ob man das Bild jetzt gerade im Stream gesehen hat. Ach, scheiß drauf. Das war unterhaltsam, aber dann leider auch ein bisschen entlarvend wieder. Hat er jetzt eigentlich noch irgendwas gesagt? Ich habe mitbekommen, er hat natürlich seine... Er hat Ämter niedergelegt, aber wohl nicht sein Bundestagsmandat. Ja? Wenn ich nicht ganz falsch liege. Ganz ehrlich, mich würde das nicht mal stören, wenn der gar nichts niederlegt. Also, aber trotzdem, diese Gleichsetzung ist halt das, was mich gestört hat. Ja, das ist halt schon hart. Also das dann so aus dem Blauen heraus dann so zu verteidigen. Weil ich meine, ja, Drogendebatte, das ist die eine Sache, was davon Sinn macht, was verboten ist und was erlaubt ist. Und dass zum Beispiel im Wald ja auch ein Haufen Kram wächst, der ja eigentlich auch relativ betörend ist und dich dicht machen kann. Ich meine, das auf der einen Seite, aber halt so einfach dann anzufangen, so, ja, das ist ja alles nicht so schlimm und so, das ist halt schon heftig, weil ich meine, das Zeug ist halt schon hart, also es ist dann wie zu sagen, so, keine Ahnung, Heroin, das ist ja jetzt auch nicht so schlimm und so. Also, weiß auch nicht. Ja, wie die Bild-Zeitung sagte, Hitler-Droge. Die Bild-Zeitung. Da weiß man nicht, ist es noch Journalismus oder schon Satire? Da hatte ich ein schönes GIF gesehen, wo einer so mit dem Kommentar, die Hitler-Droge wurde doch eigentlich geschnupft, dachte ich. Und dann mit dem Bild von Adolf Hitler und der Bart geht immer in die Nase. Ja, wobei der Hitler, der, also was es da bei ihm gibt, das war das Strychnin, was der anscheinend konsumiert hat. Also der war ja kein Messmensch. Aber der Arzt von ihm, der hat ihm Vitaminspritzen gegeben, in denen halt Strychnin, also Rattengift, drin ist. Und in kleineren Dosen geht es halt in die Richtung von der Wirkung, wie das Mess halt. Also, das ist faktisch nicht ganz korrekt. Und ich dachte, er wäre Kokser gewesen. Ja, so ein bisschen, wenn man sich seine Wahlplakate auch angeguckt hat, die roten Ährchen in den Nasen. Ne? Dachte ich das eigentlich auch. Aber na gut, die waren ja alle so ein bisschen Drogis da, der Göring ja auch. Ich spreche ja auch gern dem Methwein zu. Aber dort Sprachfehler. Methwein. Also ich habe hier gerade mal nochmal ein bisschen gegoogelt. Aber das erste, was ich hier gefunden habe, ist die British National Party. Die hat auch dieses Pamphlet hier geteilt und hier mit diesem schönen Bild, you will do as you're told. Was ich auch geil finde, ist hier unten dieser Hinweis auf, wir benutzen Cookies auf dieser Seite, also wenn Sie damit nicht einverstanden sind, dann verlassen Sie bitte die Seite. Auch sehr nett. To enhance your experience, vor allem. Ja, genau. Aber da gibt es doch Plugins für, die diese blöden Meldungen unterdrücken. Ja, jedenfalls gibt es hier diesen Rüdiger Wolfrum, der das hier mit georstert hat, den habe ich hier mal gegoogelt und das ist dieser Herr hier. Und da habe ich auch gleich so eine Veröffentlichung hier gefunden, wo es um quasi Justiz, die nicht vom Staat ausgeht, geht. Und das klingt schon sehr gefährlich. Sowas wie Scharia und solche Dinge. Und da gibt es hier Benefits und Drawbacks. Also quasi so die Vorteile und die Nachteile. Und das ist schon sehr lustig auf jeden Fall. Das ist locally accessible. Das ist ein Vorteil. Diese so nicht staatliche Justiz. Oh, das ist eine Quick Resolution. Also es geht echt schnell. Das ist echt super. Ja, cool. Zack, zack und der Kopf ist ab. Relatively corruption free. Aber ja, klar doch. Culturally familiar. Warte mal, für welche Kultur? Und hier, Trusted, dem kannst du vertrauen. Ja. Echt? Ja. Naja, wenn man weiß, wo sie wirklich herkommen. Ja. Die Drawbacks sind dann natürlich hier so Human Rights Concerns, ne? Lack of Female Participation. Diese Umschreibungen sind wirklich schön. Ja. Ja, aber dass die Drawbacks, das ist einfach so ein bisschen Kleinscheiß, das ist unwichtig. Ich werde mir das nochmal genauer durchlesen. Der Titel des Ganzen ist nämlich ganz interessant auf jeden Fall. Schauen, was das da so mit... Oh, wo haben wir es hier? Wo war es denn? Die Titelseite hier. Ne, Non-State Justice. Und da geht es hier um Decision-Making und Tradition, Religion and the State. Das ist ja voll total heiß. Das würde mich nicht wundern, wenn das noch relativ ergiebig ist, diese komische Abhandlung. Das ist ja geil, Non-State Justice, Das erinnert mich so ein bisschen an... Hier ist jedenfalls der Name von dem Herrn. Also wenn das nicht ein anderer Rüdiger Wolfrum ist, dann wird das wahrscheinlich der Herr sein. Guck mal, so viele wird es wahrscheinlich nicht geben mit dem Namen. Das erinnert mich so ein bisschen an diese No-Go-Areas, wo halt eben staatliche Gewalt gar nicht mehr greift und dann halt eben sowas wie Scharia-Gesetze durchgesetzt werden können und so weiter von irgendwelchen Milizen, ne, wo dann irgendwelche Gangs die Regeln aufstellen, hier trägst du rot, dann bist du tot, ne, hier, wenn du kein Crip bist oder sowas in der Art. Ich find's, ich weiß nicht, ob ich lachen oder kotzen soll, dass das jemand verteidigt, ja. Wie gesagt, es liest sich halt wie eine Parodie, ne? Ja, echt mal. Ja, vor allem, das sind die Leute, die meinen, dass der Staat sich da überall einmischen soll in die Toleranz, also halt die Leute dazu anhalten soll, dass sie irgendwie alles gut finden, irgendwelche anderen Menschen und so. Und dann sagen sie aber so, ja, hier haben wir uns übrigens mal angeguckt, wie das so mit religiösen Traditionen und dem Rechtsstaat ist und dass das auch so dran vorbeilaufen kann. Und was sind die Vorteile und Nachteile des Ganzen? Diktatur. Vorteile, Nachteile. Vorteile, schnelle Entscheidungen werden gefällt. Keine Korruption, weil der Diktator kontrolliert ja eh alles. Ich meine, die Partei hat immer Recht, ne? Deswegen. Kann gar keine Korruption. Schnelle Legislatur. Das ist Reaktion. Ja eigentlich sozusagen das Gegenteil des Ganzen, weil die meinen da ja sowas wie halt eben Scharia und so ein Kram. Ne? Ja, also ja ich meine jetzt nur so ungefähr hört sich das an, als wird jetzt einer hier so in dem Ton. Also es ist halt vollkommener Scheiß. Und was mir da fehlt als Nachteil ist komplette Willkür. Ja. Das fehlt mir da vor allen Dingen. Also, ne. Ich meine, dafür haben wir ja diese ganze Rechtsstaatlichkeit, dass sie gerade diese Unterscheidung, die da alle treffen wollen, halt eben nicht trifft. Ne? Dass ich da irgendwo hingehe und dann nicht einer sagt so, ja, wie identifizieren sie sich denn und wie privilegierten Schicht gehören sie denn? Das muss ich jetzt wissen, bevor ich herausfinden kann, ob sie schuldig oder unschuldig sind. Also das was Gesetz ist das? Soll blind sein eigentlich. Deswegen hat sie eine Waagschale. Fatshaming! Noch lachen wir. Ja, das ist vor allen Dingen auch Ableism, dass Justiz blind ist. Ne? Was, nur Blinde dürfen Richter sein? Oh Mann. Nee. Das lassen wir mal lieber mit den Non-State Justice Organizations. Das lassen wir mal lieber. man sieht ja dann auch immer an, wie gut es funktioniert. Professor Dr. Dr. H.C. Rüdiger Wolfrum vom Max-Planck-Institut, der sagt das aber, dass das durchaus Vorteile hat. Und du willst doch wohl nicht mit einem Professor Dr. Dr. H.C. dich anlegen, oder? Weißt du, ich habe mich immer über den amerikanischen Anti-Intellektualismus lustig gemacht, aber eigentlich habe ich keinen Bock mehr, mich darüber lustig zu machen. Die haben die richtige Idee. Ja, weißt du, es gibt Leute, ne, die lernen ihr Leben lang und ziehen daraus die logischen Schlüsse. Und dann gibt es Leute, die lernen ihr Leben lang und je mehr die wissen, desto verwirrter werden die, weil die einfach nicht mehr wissen, wo Schluss ist, ja, und wo sie anfangen sollen. Und ich glaube, der Rüdiger Wolfram, oder wie der heißt, der ist ja so auf dem besten Weg, so ein sabbernder Irrer zu werden. Und von daher stelle ich das jetzt mal in Frage, was der so so, ne, hier als Unstudierten, ne, da kann man ja mal, da ist ja hier, ne, der Unterprivilegiert. Ja. Ja. Die Frage ist dann halt, wenn du so ein Papier schreibst, ob du dann irgendwie so ein Grant bekommen hast, irgendwoher von irgendeiner Saudi-Arabia-Königshaus-Familie, irgendwas NGO, und dann halt mal so ein Papier rausdonnerst, also keine Ahnung. Also, ich weiß auch nicht. Tja. Was gibt's noch? Hat noch jemand irgendwas Beklopptes ausgegraben? Ja, nicht wirklich, aber irgendwie ich hab da mal was mitbekommen, und zwar Lauren Servan kennt ihr ja noch von der Rebel Media, ja. Oh, ja die war wohl irgendwie mal wieder, ja genau, die war wohl irgendwo mal wieder bei so einer Rallye oder so, ne, also bei so einer Versammlung. Und ganz normal hat sich da hingestellt, ein bisschen gequasselt und so weiter. Und irgendjemand hat dann ihr eine Flasche mit einer Flüssigkeit über den Kopf ausgeschüttet, ja. Und man sagt zwar, wäre Pisse gewesen, weiß nicht, ob das bestätigt wurde, ja, aber sie war sehr aufgelöst und hat man mal wieder die hässliche Fratze von Social Justice gesehen, ne? So nach dem Motto, ja, gefällt dir meine Meinung nicht, ne? Blast it with piss, so. Also, ja, also ich hätte mir schon dieses Video angeguckt, das wurde ja auch gefilmt von unserem anderen Rebel Media und das war halt wieder irgend so ein Ding, wo irgendwem die Einreise nach Kanada verwehrt wurde, was ja mittlerweile irgendwie Standard ist für jeden, den man irgendwie nicht mag. Und dann hatten die da irgendwie haben die da wohl trotzdem irgendwie gegen demonstriert, gegen diesen Talk oder was auch immer da nicht stattgefunden hat. Und die Lauren Southern hat sich halt mit ein paar von den Leuten da irgendwie unterhalten und die haben sich darüber aufgeregt, dass sie meinte, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Und ja, genau, bei Binary. Also im Kreis, die wollten ihr die ganze Zeit einreden, sie hätte was gegen Transmenschen und so und sie meinte immer so, nee, das ändert aber nichts an der Tatsache, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Und die finden dann da irgendwie mit Non-Binary und Genderfluid und so Kram an. Und ja, das war halt so das Gespräch. Also wenn man schon solche Gespräche kennt, dann ist es eigentlich relativ überflüssig gewesen, sich das anzugucken. Und dann geht ja irgendwer vorbei und gibt sie da irgendwie mit irgendwas, ja. Und außerdem ist sie auch schon wieder von Facebook irgendwie gesperrt worden. Ja, das auch. Ja. Alle Nasen lang. Hier der Ali Utlu wurde auch schon wieder gesperrt, nachdem seine 30 Tage jetzt letztens vorbei waren. Und ja, es ist jetzt mittlerweile irgendwie Standard wohl mittlerweile. Ja, Spielchen kenne ich auch gut. Das ist halt eben Stackbands, ja, also der eine läuft aus, dann bist du 2-3 Stunden, kannst du was machen und da kommt gleich sofort der nächste. Da war irgendwie, hat angefangen bei mir, glaube ich, mit einer Stunde und jetzt bin ich auch bei 30 Tagen mittlerweile mal, ja. Ach, also kann ich quasi meinen den ursprünglichen Account gar nicht mehr nutzen und ich glaube, das ist auch Sinn und Zweck der Sache gewesen, dass halt eben diese Accounts, ne, da sind ja dann auch Seiten mit verknüpft, die man zum Beispiel verwaltet, dass man das gar nicht mehr nutzen kann, ne. Super. Ja, na gut, aber so killt sich die Plattform halt selbst, ne? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich meine, die Plattform lebt ja von Normies, ja, die halt eben nur teilen, sharen und vielleicht mal liken oder sowas. Und die Seiten mit Inhalt, die halt wirklich großer Beliebtheit dort frönen, das sind ja so die Meme-Seiten und mit Bildern, kennst du doch hier, weißt du? Diese schönen kitschigen Facebook-Bilder und so, die geteilt werden und so. Die richtig politischen Seiten sind sowieso immer in der Kritik und da, ja, die freuen sich gar nicht so großer Beliebtheit. Ich weiß jetzt gar nicht genau, warum das so ist, aber, sind eigentlich ständig unter Beschuss und das ist dann auch egal, ob die links oder rechts sind. Ja, aber stell dir vor, irgendein Normie schreibt jetzt was, das in irgendeinem Algorithmus drin ist, dann wird er gesperrt, dann wird er nochmal gesperrt und dann ist der Account weg. Ja, das kommt ja noch dazu, ne, dass halt eben diese Zensur, die da stattfindet, absolut willkürlich ist und nur nach Algorithmen handelt. Also wenn jetzt zum Beispiel einer sagt, du bist ein Drecksnigger, und dann sagt er, was, du hast mich ein Nigger genannt, das geht ja gar nicht, dann werden beide gespannt und gesperrt, weil beide Nigger gesagt haben. Ja? Mhm. Das ist so behindert und vor allem trifft es ja auch genug Leute, die eigentlich nichts damit so direkt, also ich habe ja schon vorhin das eine Beispiel genannt, ich glaube es war, wie heißt es noch, Neues aus Freital, wie heißen die noch? Na, ist egal, auf jeden Fall, wie ich schon sagte, die haben halt eben versucht, Rassismus bloßzustellen und zu entlarven und dann wurden die gesperrt, weil halt eben sind ja rassistische Beiträge, die sie geteilt haben. Also total sinnfrei, ja. Und ich bin der festen Überzeugung, diese Zustände, die kriegen wir dann auf Twitter auch noch. Und da ist allerdings das Ding, Twitter ist ja einer von den Diensten, wo dann halt eben auch sehr berühmte Menschen ihre Accounts haben, weitaus mehr Leute erreichen können, als jetzt zum Beispiel auf Facebook mit ihren eigenen Seiten, ne? Und da könnte ich mir vorstellen, dass dann viele auch einfach sagen, da habe ich keinen Bock mehr drauf und tschüss, ja. Und dass das Ganze dann so, ja, in sich zusammenfällt, will ich fast jetzt schon mal behaupten. Ich meine, Twitter ist ja momentan eh wahnsinnig am Tanken und wenn dann halt eben die Prominenten sagen so, nee, haben auch keinen Bock mehr drauf, dann kannst du dich drauf verlassen, dass es dann eher so, ja, den MySpace-Weg geht und dann in Vergessenheit gerät. Innerhalb von 2-3 Jahren. Also das raff ich halt nicht bei Twitter, weil bei Twitter eigentlich das Coole ist ja, dass du bei jedem Prominenten hingehen kannst und den anlabern kannst. Ja. Und das ist cool. Und dann reagieren die mal nicht mal drauf und interessieren sich und was weiß ich. Und jetzt bei den neuen Twitter-Veränderungen, die gehen ja immer mehr in die Richtung, dass sowas nicht mehr die Intention ist bei Twitter. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht wollen die sich einfach so diese extrem linken, diese Social Justice Warriors als Publikum, als loyales Publikum heranzüchten, damit wenigstens irgendwer dann noch in 2-3 Jahren die Plattform benutzt oder so. Ich weiß es nicht, was die sich dabei gedacht haben. Keine Ahnung, es ist halt, es wird mehr zu so einer Mischung aus Facebook und Tumblr. Ja, ich mach. Mit Twitter ist es aber halt gerade irgendwie schade, weil es halt wirklich deren Alleinstellungsmerkmal ist, dass du gerade nicht in so einer Bubble drin bist. Also, dass du auswählen kannst, wem du folgst und die Leute direkt anquatschen kannst. Also, ich finde es interessant, dass die Leute das Konzept von ihrer eigenen Seite nicht verstehen. Bei Facebook kann ich es noch ein Stück weit nachvollziehen, aber Twitter. Pass auf, ich würde eher sagen, dass die ihr eigenes Konzept haben, anstatt jetzt wirklich zu sagen, dass sie dieses Konzept insgesamt nicht verstehen. Ich sag mal, innerhalb der letzten 10 Jahre ist das Netz immer zugänglicher geworden. Das liegt natürlich einerseits an der Kommerzialisierung, andererseits auch daran, dass halt eben alle miteinander vernetzt sein wollen. Ne? Die wollen miteinander reden, die wollen miteinander Inhalte tauschen und so weiter und so fort, aber die möchten halt eben nicht die ganzen negativen Konsequenzen, die das mit sich bringt. Darum vertrauen sie sich dann zum Beispiel einem eher kommerzielleren Unternehmen an, in diesem Fall zum Beispiel Twitter oder Facebook. Und erwarten dann aber auch gleichzeitig, dass sie halt eben so eine Internet-Experience haben, wo sie dann halt eben ungestört kommunizieren können, nicht getrollt werden, nicht belästigt werden und so. Das funktioniert nicht wirklich, weil wir sind nun mal Menschen und wir stimmen nicht immer miteinander überein. Ja? Und dieses ursprüngliche Internet, was schon ein bisschen was vom Wilden Westen hatte da, ne, Mitte der 90er, sag ich jetzt mal, das gibt es eigentlich gar nicht mehr. Ich behaupte mal, das Internet ist zu 99,9% kommerzialisiert. Ja? Und die Leute geben die Verantwortung ja auch freiwillig ab, wenn sie sich bei diesen eher größeren Seiten registrieren. Und akzeptieren dann natürlich auch schneller solche Regelungen. Auf jeden Fall wird das Ganze immer sicherer in Luftpolsterfolie gepackt und dadurch auch einfach uninteressanter. Ich könnte mir vorstellen, dass sogar, das ist jetzt so eine Hypothese von mir, ne, dass halt eben das, was jetzt so momentan als Darknet bekannt ist, ne, scary, ja, dass das so dann mehr besiedelt wird von Leuten mit Nischeninteressen und allem und ja, dann halt eben das Clearnet, das Overnet bevölkert wird von den Leuten, die dann halt eben da in Ruhe ungestört ihre komischen Motivation-Posts teilen möchten oder so, ja. Und das halt eben mit der Masse an neuen jungen Benutzern des Internets, dass halt eben dann auch so, ja, ganz einfach so die Ansicht, das Konzept gewechselt ist, ja. Ich finde es auch schade bei Twitter, dass ich fand das am Anfang interessant, als ich da eingestiegen bin, dass das ist so eine Art Diskussionsmoshpit. Ja. Wenn du halt eine Diskussion führen willst. Du gehst rein und laberst was und dann bist du von 10 Seiten von Leuten, die auf das reagieren, was du sagst, weil jeder kann auf jeden reagieren und anders als bei Facebook, wo es halt irgendwie, wo man nur darauf reagieren kann, wenn das Leute sind, die man kennt. Mhm. Das finde ich halt ja. die auch wie Hashtags benutzt werden. Die werden ja von allen Leuten so ein bisschen verschieden benutzt. Es gab irgendwann mal einen Artikel darüber, dass die Schwarzen in Amerika die anders benutzen als die Weißen in Amerika. Weißt du noch, worin da der Unterschied besteht? Dass nee, das weiß ich nicht mehr, das ist das Problem. Aber ich weiß, wie es in Deutschland war. Also jetzt mal zum Beispiel, wie Gamergate den Hashtag benutzt. Das ist ja eine relativ einzigartige Sache. Und zwar halt eine Community um einen Hashtag, was ziemlich bekloppt ist. Aber es hat funktioniert, komischerweise. Und immer noch, wenn ich jetzt was in den Hashtag poste, dann kommt das zur Community. Und irgendjemand wird es aufgreifen aus der Community. Oder es gibt halt Leute wie Sargon of Akkad, der halt, hey, wenn ihr irgendwelche Sachen habt, die ich für meine This Week Against Stupid Sendung benutzen soll, dann postet das in Hashtag TWIS und dann werde ich sehen. Oder das geht auch. Oder es gibt halt so Leute, die wie Anne Witzurek, die halt, oh, wir möchten ein politisches Statement. Wobei, ganz ehrlich, Gamergate hat das tausendmal und jedes dieser tausendmal Sache tausendmal besser gemacht. Nämlich irgendwie, oh ja, wir machen das, jetzt bringen wir es mal kurz weltweit zum Trenden. Es trendet. Während Anne Witzurek mit ihrem Aufschrei und was war das andere nochmal, ausnahmslos Hashtags, das war so ein bisschen wie ein Protestkonvoi mit 5 Autos, die an einer Autobahnraststätte stehen und wo keine Reifen dran sind, sondern die sind aufgebockt. So ungefähr. Also vollkommen, sie hat die Funktion des Autos falsch verstanden. Aber Hauptsache, da waren Autos. So, und das, keine Ahnung, diese offene Kultur. Und jetzt fängt das halt in Twitter auch an mit Algorithmen, sodass, man kann es Gott sei Dank ausstellen noch. also ich habe es bei mir ausgestellt, dass die Timeline halt algorithmisch irgendwie mir bringt, was ich sehen will, weil ich will es nicht algorithmisch, ich will sehen, was reinkommt immer. Mhm. Was die neuesten Sachen sind. Und das ist halt, keine Ahnung, das es wird halt mehr wie Facebook, was ja auch oft der Kritikpunkt ist. Mhm. Ja, die Kontrolle der Benutzer wird denen weggenommen, so, ne? Ja. Das war eigentlich, das war das Tollste an der Plattform, dass halt eigentlich, es herrschte relatives Chaos. Und das war cool. Ja, ja, das stimmt auch. Aber das Internet ist ja eigentlich doch Chaos. Also ich meine, damals als Napster noch eine Sache war und man sich die Musik so runterladen konnte, gab es einen Zusammenhang zwischen wie stark neue Internetanschlüsse verkauft wurden und wie stark Napster genutzt wird. Also, ich meine, so irgendwie, also für mich ist irgendwie das Internet einfach wilder Westen, von vorne bis hinten. Und immer noch? Ja, ich weiß nicht, irgendwie, also zumindest würde ich mir gerne wünschen, dass es noch so wäre, ich weiß auch. Ich finde, also wenn ich zum Beispiel anhand des Beispiels Agent, ich finde, Agent würde zum Beispiel rein als Onion, also im nur über Tor verfügbar, würde viel besser funktionieren, weil im Clearnet stört das Ding nur. Und das ist auch einer der Gründe, warum halt eben es jetzt uninitiiert von Google wurde. Ja, weil halt eben, ja, war so ein Unikum, ne? Mhm. Bei 4chan ist halt eben so immer die Verteidigung so, ja, das benutzen so viele Leute und das ist dann wirklich nur ein kleiner Anteil, wenn da einer CP postet oder sowas in der Art. Und diese Entschuldigung hat halt eben Agent einfach nicht, weil das waren vielleicht zu einem Zeitpunkt 20.000 Nutzer oder so, ja, wo halt die Anschuldigungen gemacht wurden. Und ja. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja gut, sollen die Normies doch ihr Clearnet haben, habe ich kein Problem mit. Solange ich meine Inhalte irgendwie noch verfügbar kriege, zum Beispiel im Darknet. Ja, wobei Darknet ist ja auch nur so ein Möchtegern-Begriff eigentlich. Ja, heißt ja nur, dass es nicht indiziert ist in den Suchmaschinen. Ja, ja. Also, damit ist ja schon Darknet, oder nicht? Kannst du auch mit Tor halt eben, also du kannst auch mit Tor auf Agent zugreifen, aber die Posts sind dann natürlich im Clearnet auch noch genauso unsichtbar. Da hast dann halt eben anstatt einer ID, weiß ich nicht, die sich aus Buchstaben und Zahlen zusammensetzt, hast du nur eine 000er-ID. Da weißt du, dass halt einer Tor benutzt hat, ne? Aber mehr weiß halt nicht. Ja, ach ja, genau, da kommt auch noch hinzu. 4chan hatte ja, glaube ich, Tor und alle Proxys gebannt, ne? Ja, das hatte ich mitgekriegt. Ich wollte, ja, ich wollte. Zeitlang waren sogar deutsche IPs komplett gebannt. Ja. Ich habe ja an meinem Shadowrun 3-Hack gearbeitet, wo ich die Regeln mal ein bisschen vereinfachen wollte. Und dann wollte ich einen Post auf Traditional Gaming machen. Und ging nicht, weil ich mit einem VPN drin war. Ja, ja, ja. Das ist halt auch so eine Sache, ne? Die ich mega bedenklich finde. Das ist, keine Ahnung, aber na gut, das hat ja einen ganz klaren Grund, weil 4chan will ja mit User-Daten Geld machen. Ja. Das gehört ja jetzt dem 2chan-Betreiber. Und der 2chan-Betreiber hat das ja auf 2chan gemacht. Ja, also ich sag mal, es gibt jetzt nicht so hieb- und stichfeste Beweise, aber es spricht halt alles dafür, ne? Ja. Und ja, weil das spezifisch mit den Proxys verbieten fällt natürlich ins Muster. Ja. Ja, vor allem, ich meine, in Amerika ist es ja immer noch so, dass halt viele Internetanbieter ihren Benutzern nur eine statische IP zuordnen und wenn du dann halt eben gebannt wirst von 4chan, ist dann blöd, ne? Ja. Deswegen benimmst du dich dann eher. Deswegen, Leute, ne, seid froh, dass ihr hier in Deutschland alle noch Dynamic IPs kriegt. Immer schön. Das ist auch ein guter Schutzmechanismus. Natürlich nur, ne, leichter, also nichts Illegales machen. Das ist ein Aufruf dazu, irgendwas anzustellen. Also bitte nicht. Ja, kommt vor Gericht. Moment, in dem Stream wurde aber gesagt. Nein. Nein. Also wirklich, bitte, nichts. Bitte keine Verbrechen, weil dadurch schneidet ihr euch nur ins eigene Fleisch, weil ihr dann eben den Leuten, die halt eben gegen Anonymität sind und so weiter, nur Waffen, Werkzeuge in die Hand legt, ja. Oder bei Kriminalität einfach so auch scheiße ist, ne? Das sowieso. Ja, oder jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, es gibt so Sachen, wo sogar ich mit mir, wo sogar ich diskutiere und sage irgendwie, ja, weiß ich nicht, Stoner verknacken, dämlich, ja. Aber so andere Sachen natürlich, ne, hier ja, weiß ich nicht. Es gibt halt opferlose Verbrechen. Ja. Ja. Dann gibt es so Sachen wie grober Unfug und sowas, die Strafbestände. Das ist alles ein Irrsinn. Ist grober Unfug immer noch verboten? Das ist alles für uns Neuland? Ich hoffe es. Also ist eigentlich immer so eine der schönsten Sachen im deutschen Recht. Und als ich in Neuland ankam, hat man mich als erstes gefragt, wo kommst du wirklich her? Wo kommst du wirklich her? Deine IP sagt, du kommst aus der Nähe von Freising, aber wo kommst du wirklich her? Wo hört das auf? Aber das ist auch schon wieder so eine Mikroaggression. Wo hört das auf? Wer sagt denn, dass es aufhört? Ja, alles ist eine Mikroaggression, gell? Ich identifiziere mich als das Ende. Das Ende dieses Streams. Und das P in IP steht für Privilegien. Okay. I für intersektionale. Intersektionale Privilegien, gibt's das überhaupt? Das müssten wir Ihnen eigentlich als Gegenentwurf entgegenstellen. Dann weisen wir Ihnen immer genau nach, wo Ihr strukturelles Privileg sich mit Ihrem anderen strukturellen Privileg schneidet. Müssen wir eigentlich mal machen. Lässt sich Irrsinn mit Irrsinn bekämpfen? Geht es? Ja. Also ich habe nachgeguckt, grober Unfug gibt es nicht mehr. So. Es gibt jetzt den Strafbestand Belästigung der Allgemeinheit durch grob ungehörige Handlungen. Also im Prinzip okay. Gibt es noch grober Unfug. Ja. Aber grober Unfug war doch ein viel coolerer Name, echt. Wir müssen alles irgendwie... Ja. Zuchthaus fand ich auch viel schöner. Okay. Als Gefängnis. Der Zucht, da steckt da was, da sind auch deutsche Werte drin. Er wird gezüchtigt und gezüchtet. Ja. Das Einzige, was die Schwulen davon abhält, wirklich Kinder zu produzieren, ist die patriarchale Haltung der Biologie zu Homosexualität. Hm? Na, wo willst du es denn hin tun? Willst du es in der Zigarrenkiste aufheben? Das pressen die sich durch die Vorhaut und dann... Was ist? Nee, der Froschleich. Da kommt so ein Zellteilung. Mit der Hipster-Bart vorbeigeschwommen und Samen drüber ab. Ja, dann gibt's so Krokodilskinder in den Abwasserkanälen des Gefängnisses. Ach ja. Ja, ich glaube, ne? So ziemlich. Hat jemand noch letzte Worte, bevor ich den Knopf drücke? Drück. Ciao. Immer fresh und funky bleiben. Nächste Woche wieder mit dabei. 25 Tage habt ihr noch bis zum 1. April. Ja, also überlegt euch was. Und nächste Woche dann auch mit der Wahl-Live-Berichterstattung. Ah ja, da muss ich mal gucken. Ich habe mich halt als Wahlhelfer registriert. Schauen wir mal, ob ich dann da bin in Gänze. Heute hat es zum Glück noch ein bisschen geklappt. So. Du hast ja schon Fotos vom Vorbereitungskurs getwittert letztens. Ja, ja. Von dem Wal in dem Badeanzug, der gerade aus dem Meer wollt. Ja. Ich wünsche noch einen schönen Abend und wir sehen uns nächsten Sonntag.